Ne? Ja, das könnte knapp viel nach 10. Ja, das denke, haben wir mal. So zwei Stunden sind schon auch, eine oder? Gute Zeit, ja. So viel, viel länger möchte ich auch nicht. Also. Das weiß man vorher nie. Anderthalb ist schon. Anderthalb Stunden ist okay. Pro Person. Pro Person. Genau, das kriegen wir gut sechs hin. Sechs Stunden? Ja, wir haben genug Platz hier. Also da muss ich eine dritte Datei aufmachen, aber so, jetzt nehmen wir. Stellen ja nur die Fragen. Erst freundlich, dann. Wir müssen Fragen stellen, weil wir haben ja sonst gar nichts zu erzählen. So bin ich eigentlich immer am lautesten, egal wie leise ich mich drehe. Da kann doch gar nicht sein, ey, so. Jetzt bin ich leiser, so. Wir haben sich die Fragen vorsortiert. Das fängt ganz harmlos an. Ja, genau. Dann wird's immer schlimmer. Wir haben doch extra Bestechungssüßigkeiten mitgebracht. Ja. Hat auch nicht funktioniert. Oh, ich habe ja noch gar keinen Titel. Das ja heute ist ja Sonderpodcast. Reviewer. Ich kann das auch nicht schreiben. Fragestunde. Hey, sind wir hier im Fußballchat oder was? Hey, ich könnte. Was kommt jetzt denn jetzt? 57, wir müssen starten. Ja, habe ich schon. Also, ja. Sind ja. Wir Comedy? Nee, noch mache ich es immer unter Talk. Aber es wäre gut gewesen, uns das zu sagen, dass es schon anfängt. Ja, hatte ich. Du hast nicht zugehört. Ja. Du bist nämlich abgelenkt, das ist das. Das stimmt. Weil du immer auf deinen. Wir werden hier Rechner iPad verbieten Mini demnächst guckst. Einfach. Das wird noch viel einfacher. 3-0 wäre es. Du darfst die Leute einfach nicht mehr in dein WLAN lassen, dann können die hier unten gar nichts. Genau. Weil Handyempfang ist ja nicht. Ich muss zwingend was mit den Umlauten machen, das liest sich echt beschissen. Das gefällt das mir. Das hängt nur von der Hardware ab. So, was haben wir jetzt alles? Jetzt können wir schon mal. Ich könnte hier noch einmal frei telefonieren. MixLR muss ich gleich als erstes leise machen. Kaum, dass wir live sind, sonst fängt der nämlich an, hier mit MixLR zu quaken. Ihr hört dann den Einspieler übrigens nicht. Das dauert so 30 Sekunden. Ich sag dann aber Bescheid. Unseren Vorspann. Mhm. So, und jetzt möchte ich ja mein Mics auf Sendung gehen. Naja, noch nicht, aber schon mal vorbereiten. Zack. Der kommt nachher an den Rand, damit ich sehe, ob da Ausschlag drauf ist. Haben wir jetzt alles? Ja, und dann, wenn wir angefangen haben, musst du ein bisschen. Mach du mal den Anfang, nach den Kommentaren dann zumindest. Dann nimmst du das Fettgedruckte. Mach ich. Dann kann ich am Anfang ein bisschen mehr einregeln, erstmal, dass wir da gleich auf eine vernünftige Lautstärke kommen. Ich guck mir gerade den Bulli-Vorschlag von Lirk an, das sieht echt gut aus. Fängt der schon wieder mit seinen Bullis da an? Oh ja. Guck ich mir gerne an. Komm ich gerade nicht hin. Ich glaube, die im Chat hatten auch ohne uns Spaß. Wir brauchen gar nicht podcasten. Der ist doch voll, guck mal, die ist fast voll. Da sind jetzt schon über 20 Leute drin. Also das ist schon dafür, dass so viele arbeiten, auf Nachtcash und sonst wo sind. Gibt es da ein Limit im Chat? Nö. IRC ist ja Open End. Geht nicht wirklich größer und schärfer, aber. Was ja, wir mit, würde ich auch nehmen. Was wir mittlerweile steht gar nicht mehr. Kilometer von Göteborg. Gar nicht mehr sehen, ist, wie viele Hörer. Das ist Hörer ja quasi da. Um die Ecke, also von uns, das ist das ja nicht weit. Das kriegen wir technisch nicht mehr hin. Schaffen. Guck mal, wir haben jetzt schon 32 Live-Hörer, bevor wir senden. Und dann hören noch einige über 1000 Mics. Und bist du jetzt, bevor wir senden, schon bei 50 Hörern. Das ist schon sehr merkwürdig. Aber jetzt muss ich erstmal überlegen. Den muss ich starten, dann MixLR auch gleich starten und dann müssen wir unseren Einspieler machen. Ach, wir fangen einfach mal an. Mach das mal. Oh nee, eine Minute haben wir noch. Also, oh, jetzt haben wir es. Bei mir ist es 8. Jetzt ist 8. Mein kleines Süßes hier fertig machen. Der muss mir nämlich heute den Einspieler machen. Der läuft. Da wählen wir uns jetzt ein. Zulassen. Willkommen. Wir sind live on air. Das ist super. Jetzt muss ich aber gleichzeitig den anderen auch nochmal starten. Broadcast now. Jetzt sollten wir komplett drauf sein. So, spielen wir mal was ein. So, jetzt sind wir live drauf und jetzt muss ich den Ton hier eben einmal runterschalten. Das Einspielerchen ist hinter uns. Na wunderbar, einen schönen guten Abend. Genau, schönen guten Abend. Unsere Gäste stellen wir gleich vor, wie immer. Die bleiben erstmal leise im Hintergrund, die haben wir noch gefesselt. Aber heute wird der Vorspann sehr kurz. 1000 Mics kommt an, XLR auch, MixLR. Gut zu hören, siehst du, diesmal klappt's alles. Naja, diesmal ist auch kein Skype dabei. Du hast noch nicht die erste Sache vorgelesen, aber lässt dich schon vom Chat ablenken. Ja, wunderbar. Das stimmt, das ist wie immer, ne? Gute Planung ist alles. Nein, wir machen heute nur ganz kurz was vorweg. Einmal nochmal vielen Dank für Flatter. Wir haben diesen Monat also tatsächlich über 10 Euro eingenommen. 2 Euro gehen zwar noch wieder ab, die wir dann spenden müssen. Aber wenn es so weitergeht, dann trägt sich das schon fast. Naja, gut. Eine Coin immerhin. Also dafür vielen Dank. Das machen wir einfach mal kurz und schmerzlos. Und da wir heute ja viel Wichtigeres, Ernstes und so haben, machen wir auch nicht mehr vorweg, sondern wir fangen einfach mal an. Wir machen heute Reviewer-Fragestunde, also so eine Art Sonderpodcast. Und dazu haben wir Stash Lab hier und welcher ist jetzt, sag selber. Der Reviewer-Name wäre Kanne und Siki. Kanne und Siki. Player-Name Sanne und Kiki. Ich bin Sanne und man hat mal irgendwann beschlossen, dass ich demnach dann auch Kanne wäre. Es gibt auch immer noch welche, die glaube ich, eure beiden Namen noch nicht zusammenkriegen. Ne? Es gibt da irgendwie so eine Internetseite, die auch die Reviewer alle aufdeckt und die noch nicht drüber gestolpert ist, dass ihr Kanne und Siki seid. Aber doch, ich meine, da steht's drin. Ja? Sei denn, du kennst noch eine andere Seite als ich. Okay, naja, es gibt da so ein paar. Das ist ja auch sehr schwer zu erraten. Wir haben uns ja sehr viel Mühe gegeben, anonym zu bleiben. Ja, man wird nie drauf kommen, das stimmt. Ja. Okay. Sagt beide mal, oder jetzt bist du schon dabei, fang mal an zu erzählen. Jetzt bin ich auch noch Hanne, das wird ja immer schlimmer. Hanne und Ricky, genau. Das überlegen wir uns für den nächsten Account. Seit wann, sag mal ganz kurz, seit wann bist du Reviewer, für wo bist du zuständig? Ja, Reviewer seit 2008, also bald auch schon 5 Jahre dabei. Boah. Ja, zuständig eigentlich für den gesamten norddeutschen Raum, mit einigen anderen zusammen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen. Wobei ich mich hauptsächlich um Niedersachsen kümmere, weil da halt die Cache-Dichte doch sehr viel höher ist und es da sehr viele Menschen und Cacher gibt und da demnach auch sehr viel mehr neue Cache eingestellt werden. Wie lange bist du cache-mäßig dabei? Also vor Ende 2004 haben wir angefangen. Boah, das ist ja doof, bin ich ja nicht mehr der Älteste. Okay, und bei dir? Bei mir, ich habe auch 2004 angefangen und Reviewer bin ich seit 2007. Also Mann, die haben etwas über 5 Jahre. Alte Hasen, ja. Leute hier. Ja. Ihr seid auch Reviewer-mäßig dann ziemlich alte Hasen, ja eigentlich schon, ne? So viel gab es doch gar nicht, bis 2007 gab es doch nur eine Handvoll, oder? Ich glaube, ich war der 10. in Deutschland vor 5,5 Jahren. Wie viel sind es jetzt? Um die 60. Was, das weißt du nicht aus? Wir haben nicht mehr nachgezählt vorher, aber es sind wohl knapp 60. Seit einem halben Jahr wird es ein bisschen unübersichtlich, auch für mich. Weil einige aufgehört haben und andere reviewen zu zweit, da weiß man aber nie, ist es das Pärchen, was reviewt oder nur ein Einzelner. Und von daher wird die Zählweise ein bisschen schwieriger. Ich denke mal, aufhören geht gar nicht. Ich denke mal, da ist man drin in diesem Geheimbund, hätte ich fast gesagt, und dann kommt man nie wieder raus. Das war das erste Mal, als ich das hörte, als 4-2, glaube ich, aufgehört hat. Nee, 4-2, wie heißt sie? 4-2, ja. 4-2, ja. 4-2 und Auge haben aufgehört, hier bei uns im Norden. Ja. Dann hat vor längerer Zeit die Geopolizei aufgehört, die es früher mal gab. Da gibt es auch genug Geopolizei sonst. Und jetzt aktuell noch Beppo Strafenkehrer. Ah. Genau. Weil ich dachte, da bleibt man drin und fertig, macht einfach nichts mehr. Also so eine Art ruhender Account. Na gut, wenn manche damit Schluss machen wollen, kann man ja nachvollziehen. Jetzt sind das Freimaurer. Ja, das sind Geheimbünde. Da wollen wir ja heute genau, da wollen wir ja drüber uns mal unterhalten. Komm, wir haben alle einen Zweitwohnsitz in Bielefeld. Da sind auch die Reviewer-Treffen immer vermutlich. Genau. So, ich muss mal Marco noch Tick lauter machen hier. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit den Fragen an. Ne? Bielefeld gibt's nicht, das war klar, dass das jetzt kommt. Doch, ich war da, ich hab ein Bild mit dem Schild im Arm gemacht. Musste Heike mich extra fotografieren davor. Ist das eigentlich direkt am Tellerrand? Was? Das Schild von Bielefeld und wenn du hinter das Schild gehst, dann... Dann fällst du runter, dann bist du auf der Rückseite des Mondes. Ja, so stelle ich mir das vor. Dahinter kommt Neuschwabenland. Schwupp, schon wieder wie jemand weniger. Im Chat. Ja, das geht da immer, dass die kommen und kommen wieder zurück. Ich meine, weil Schwabenland und dahinter. Ach so. Ja, nee, ich glaube, das Photoshop kennen wir das. Sie sehen uns, der Chat glaubt uns nicht. Also fang an, los, mach mal die Frage. Ich muss noch ein bisschen an der Lautstärke spielen. Welche Software verwendet ihr für eure tägliche Arbeit? Sowas wie GSAK mit speziellen Makros? Spezielle Software braucht man eigentlich gar nicht. Das läuft schon übers Internet. Ja, wir benutzen auch den normalen Browser, haben allerdings dann auf der geocaching.com-Seite eher Zugriff auf noch andere Funktionen, die normale die geheimen Geheimfunktionen. Die geheimen Geheimfunktionen. Wie zum Beispiel die Prüfung auf Abstände zu nahegelegenen Cache und so weiter. Auf der Seite oder ist das, ich hörte mal was von Greasemonkey. Ja, es gibt auch, wie es ja auch fürs Cachen allgemein viele Greasemonkey-Skripte gibt, gibt es auch für die Reviewer noch so ein paar Tools, womit man sich die Arbeit erleichtern kann. Notwendig ist das aber nicht, es geht auch ohne. Aber ihr bekommt dann schon ganz komfortabel angezeigt, eben das nächste Final ist irgendwie 100 Meter weg und dann heißt es gleich Alarm. Da geht schon los. Ja, also wir bekommen da schon angezeigt, die Abstände, die werden für uns da ausgerechnet durch die Website. Wir müssen das nicht per Hand ausrechnen. Das wäre etwas zu aufwendig, würde ich mal meinen. Die Ersten möchten schon die Zusatzfunktion sehen. Ja, ich glaube, die werden wir jetzt hier nicht vorführen. Das können wir leider nicht machen. Ja, das ist überhaupt eine Frage, wenn wir schon dabei sind. Das würde Firefox erzwingen. Ist das so? Oder das geht auch mit Chrome, oder nicht? Nur so eine technische Frage, weißt du nicht, ne? Ich habe keinen Chrome, kann ich dir nicht sagen. Also wenn du die Greasemonkey-Skripte verwenden willst, musst du natürlich Firefox haben. Nee, kannst du bei Chrome auch. Geht's auch mit Chrome? Ich benutze Chrome und auch Greasemonkey zum Teil. Bin ich überfragt, habe ich nicht, benutze ich nicht. Die Greasemonkey-Skripte sind ja nur, um die Arbeit zu erleichtern, aber es geht auch komplett ohne. Und so wie eben Geocacher Greasemonkey-Skripte für die User schreiben, haben auch Reviewer welche geschrieben, um sich den täglichen Ablauf eben zu erleichtern. Also aus Reviewern kommen die, nicht von Amerika? Von Reviewern weltweit. Also einer hat eine Idee und macht das und die anderen probieren es aus. Aber self-made, nicht von Groundspeak, sei. Genau, Opera kann auch Greasemonkey, ja. Na gut, wenn die alle Firefox benutzen, warum denn nicht? Ich meine, wenn man das nur fürs Reviewen macht, dann ist das ja auch, ist ja heute schnell installiert, würde ich mal sagen. Ja, aber es benutzen ja viele auch andere Browser zum Reviewen. Ja, aber dann, ja gut, wenn sie Greasemonkey, die benutzen dann halt keine Skripte. Wenn das so entscheidend ist, es gibt also zumindest Unterstützung, das ist, glaube ich, das Entscheidende an der Frage, in Form von Greasemonkey-Skripten hauptsächlich. Ja, genau. Oder man macht es ganz ohne, aber dann ist sicherlich ein bisschen mehr Handarbeit dabei. Ah, oh, Groundspeak ist zu faul. Sag doch nicht sowas, Jungs. Das hat doch nichts mit zu faul zu tun, mein Gott. GSAK ist in der Frage auch noch mit aufgetaucht. Spezielle Makros. GSAK braucht ihr doch gar nicht, ne? Oder benutzt ihr das da irgendwie zu? Ich benutze kein GSAK. Kenne mich gar nicht damit aus. Also ich auch nicht. Zumindest nicht zum Reviewen. Sonst macht ja auch an der Stelle. Zum Cachen schon noch. Zum Reviewen nicht. Ich weiß, dass es manche machen, die auch die lange disableden Cache dann bearbeiten und im Bedarfsfall archivieren und so, dass die sich teilweise dann halt Bookmarklisten machen mit GSAK, die es einfach verwalten. Ja, okay. Aber spezielle Skripte oder Makros für GSAK gibt es da meines Wissens noch nicht. Ist ja dafür ist GSAK ja auch gar nicht ausgelegt, für Admin-Geschichten. Das kann ja nicht, passt ja gar nicht zusammen. Ja, okay. Nicht, dass ich wüsste. Stashlab has disconnected. Das ist Apple. Ich hab's ausgemacht. Ja. Ach so, okay. Was haben wir denn noch? Ich habe da mal was für ein Review gebastelt. Ach so, das ist von Eastpack hier. Was haben wir noch? Eigenes von Groundspeak haben wir gesagt. Groundspeak hat da nichts. Genau. Warum wird man eigentlich Reviewer? Ja, raus mit der Sprache. Schweigen im Wald. Warum? Wegen dem vielen Geld oder dem vielen Ruhm? Wegen der Mystery-Koordinaten. Kommt ja, denke ich mal, auch auf den Reviewer an, aus welchen Gründen jeder persönlich das dann macht. Und wie ist bei dir? Es wäre klar, dass diese Frage jetzt kommt. Das ist wirklich eine gute Frage. Ja, klar. Das interessiert, ich meine, interessiert die Leute ja auch. Also ich habe manchmal, also du bin ich ja viel auf Events unterwegs und mich interessiert das. Ich höre ja immer gerne hin, weil ich ja weiß, im Podcast machen wir ja auch alles Mögliche. Und bei manchen hast du echt bestehen da draußen seltsame Vorstellungen, warum man Reviewer wird. Deswegen haben wir mal die Chance, hier nachzufragen. Ich denke, das ist einfach das Gehalt, ne? Das wäre ich schön, weiß ja nicht, was du verdienst, so, aber ja. Nein, also ich bin vor 5 Jahren gefragt oder 5,5 Jahren gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich musste dann erstmal gucken, was macht ein Reviewer überhaupt? Also damals war das alles noch gar nicht so bekannt und ich habe dann gedacht, oh je, muss ich erstmal drüber nachdenken. Habe 2 Nächte drüber geschlafen und habe dann gedacht, ja, ist vielleicht eine Idee, die Community auf eine andere Weise zu unterstützen, das Spiel auf eine andere Weise kennenzulernen. Und habe mir dann auch gedacht, naja, wenn ich nach einem halben Jahr wieder aufhöre, geht das ja auch, wenn es mir nicht passt. Ja, aber. Ja, klar, kann man ja erstmal ausprobieren. Genau. Aber man muss doch irgendwie, das ist ja bei den Geocachern, haben wir sowieso schon alle Knall und ihr habt noch einen extra, oder wie muss ich das sehen? Ich meine, ist ja wirklich so, man geht ja weniger cachen, sondern sitzt dann da vom Rechner und muss sich eine Menge Scheiß anhören. Ihr dürft das nicht sagen, ich ja. Wenn ich da teilweise lese, was so, es gibt ja diesen anonymisierten E-Mail-Verkehr, den man da manchmal im Twitter mitbekommt von Störte Breker, er macht es ja ganz offen, da kann man ja, braucht man nicht drüber schweigen. Da frage ich mich wirklich, also ich dürfte kein Reviewer werden. Ich hätte schon, glaube ich, irgendwie mir so eine Personenarmee zusammengestellt, die ich dann mal vorbeischicke bei manchen Leuten. Also das ist ja absurd, was da für E-Mails kommen dann. Ach, so absurd finde ich das gar nicht. Also ich meinen ersten Cache eingestellt habe, ja. Und ich habe dann, da sah die Plattform ja noch ganz anders aus, viel einfacher und dann hat man 3 E-Mails bekommen, weil für jede Geschichte kam noch eine E-Mail und ich war völlig überfordert mit dieser Seite beim Cache-Einstellen am Anfang. Ja, das und dann kam irgendwann noch eine, dann konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass da Leute sitzen und meine Sachen bearbeiten. Ich meine, das ist jetzt 7 Jahre her oder 8 Jahre. Mhm. Und heute steigen ja auch Leute ein zum ersten Mal und klar, die Fragen sind immer wieder die gleichen. Und man muss da einfach sich immer auch wieder ins Bewusstsein rufen, ja, das sind neue Leute, die haben keine Ahnung, wie es funktioniert und dann hilft man denen eben. Den Teil kann ich ja verstehen, aber wenn dich einer Wichser und Arschloch nennt, weiß ich jetzt nicht, ob ich dem helfen möchte. Ja, helfen möchte ich dem schon, aber nicht so, wie er sich das vorstellt. Also das ist mir selbst noch nicht passiert. Aber klar, es gab schon die ein oder andere eher unerfreuliche E-Mail, wobei Beleidigungen in dem Sinn habe ich auch noch, also ich persönlich noch nicht erfahren. Ja, da muss man ein bisschen cool bleiben, runterschalten und die E-Mail eventuell auch mal 1-2 Tage liegen lassen und dann erst antworten. Ja, es macht keinen Sinn, wenn man auf 180 ist, eine Antwort zu schreiben. Da kommt nichts Gutes bei raus. Hast du das gelesen davon? Störte Breker, dieses eine Ding, was da ja so echt extrem war? Das habe ich. Das hat mich auch gewundert, aber. Ich ziehe nur einen Hut davor, dass er überhaupt noch höflich geantwortet hat. Also, das ist ja schon. Also, ganz ehrlich, die Frau war ja völlig. Also, ging ja gar nicht mehr. Also, was wir inzwischen auch so ein bisschen ausgemacht haben, ist, dass wenn jemand persönlich zu arg involviert ist durch Beleidigung oder so, dass man den Fall einfach abgibt und sagt, übernimm du bitte, weil der andere ist dann draußen emotional und kann auch eher sachlich neutral antworten. An der Stelle vielleicht die Frage, wie ist das? Habt ihr eigentlich auch mal eine Möglichkeit, so einen User mal sperren zu lassen? Also wir nicht. Also wir können sagen, was passiert und Groundspeak entscheidet dann, was mit dem. Also ihr hättet auch nur die Möglichkeit, euch praktisch bei Groundspeak zu beschweren und zu hoffen, dass die dann das einsehen, dass es mit dem User vielleicht keinen Sinn hat? Genau. Ist das schon mal passiert? Weißt du das? Das ist schon. Also ich würde, mir sind keine 5 Fälle, also ich wollte gerade sagen, ich kann es an einer Hand abzählen, wo ich das weiß davon. Ich glaube 2 oder 3 Leute. Ah, okay. Es gibt aber nicht irgendwie so eine Liste, wo man mal so Haken macht, das ist, der hat jetzt das 3. Mal Arschloch geschrieben oder der hat das 2. Mal bei den Koordinaten betrogen oder irgendwie sowas? Man kennt mit der Zeit seine Pappenheimer. Das ist wirklich, es sind dann die Namen, die immer wieder auftauchen und ja, man kennt sie dann. Da bin ich ja immer eher im Nachteil oder Vorteil, je nachdem Vorteil ja dann für diejenigen. Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis, dass ich auch schon heute wieder vergessen habe, wie die Oma hieß, bevor den ich gestern Gash freigeschaltet habe. Das ist ja vielleicht, auch mal kann ja vielleicht bisschen peinlich ist, wenn mich einer auf dem Event anspricht und ich weiß schon wieder gar nicht, wenn dann kommt, habt ihr doch gestern Abend eine E-Mail geschickt. Das ist bei mir immer etwas schwierig demnach, selbst wenn da einer irgendwie. Ja, aber es kann ja als Also wenn mir jemand mir wirklich ganz blöde kommen würde, würde ich mir den Namen dann, denke ich mal, auch merken, aber das ist jetzt ein. Naja, ich denke mal, ich hoffe ja wohl mal, dass das wohl auch ein Extremfall war. Also die Tante, die da geschrieben hat, die hat ja einen Vollschuss gehabt. Also das ging ja, das war ja wirklich also sowas von neben der Spur. Das war ja unfassbar. Ach, guck mal, was ihr alles so unterstellt kriegt hier, kriegt Baldrian, Morphium und Beta-Blocker. Beta-Blocker. die Frage kommt immer wieder, wieso macht man den Job wirklich nur aus Nächstenliebe? Ja, was wollt ihr da draußen eigentlich hören? Also, rein aus Machtgier, ach nee, Macht habt ihr auch nicht. Ja. Ihr könnt ja nicht mal was machen. Doch, wenn du Caches nicht freischalten. Ja, super. Also. Nein, das können wir auch nicht, weil dann kriegen wir, mir ist mal passiert, dass ich einen Cache in der Bearbeitung habe, also dann ist der für die anderen nicht mehr sichtbar. Ja. Ich habe vergessen, den auf die Watchliste zu nehmen. Dann schlummert er in meiner Liste und ist in Vergessenheit geraten. Mhm. Sollte nicht passieren, kommt halt doch auch mal ja, vor. Ja, klar. Ja, und dann, wenn der Owner dann Reviewer-Notes schreibt, dann kriege ich keine Mitteilung darüber. Ja. Viele denken, ja, ich schreibe eine Reviewer-Note, also geht die automatisch an Reviewer. Zum Reviewer, hätte ich auch gedacht, ja. Nein, die steht halt unten drin, so wie man es selbst auch sehen kann. Und wir müssen die, oder wir nehmen die Caches, wenn wir sie in Bearbeitung haben, auch auf die Watchliste. Ja. Und wenn man es vergisst, bekommt man die Nachricht nicht. Ja, und dann hat er sich halt irgendwann mal an Groundspeak gewandt und dann haben die gesagt, möchtest du den eigentlich nur freischalten oder nicht? Oder gibt es Probleme? Ja. Und ich, ja. Also es kann auch eigentlich nicht passieren, dass ein Cache in Vergessenheit gerät, wenn der Owner sich, wenn der Owner möchte, dass er freigeschaltet wird. Ja, okay. Es ist so eine Gratwanderung. Manchmal gibt es Zeiten, speziell jetzt im Februar, März, wenn die Sonne wieder rauskommt. Sonne war dieses gelbe, runde, ja, da oben am Himmel. Da machen die Podcasts zu und sie gehen alle wieder cachen. Nicht genau. Die Blogs auch. Ja. Und dann wird jetzt nach oben schießen, die angemeldete Cache-Zahl. Ja, und dann kommen wir nicht mehr hinterher. Das ist eigentlich jedes Jahr das Gleiche. Das heißt, es kann schon mal sein, dass 2 Wochen lang keine Antwort kommt. Und dann in diesen Phasen ist es für uns auch nervig, wenn dann immer die E-Mails kommen. Ja, klar. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn ein Cache tatsächlich in Vergessenheit geraten ist, wichtig, dass eine E-Mail kommt. Also da muss man so gucken. Aber den Reviewern selber kann eigentlich auch nicht viel passieren. Ne? Ist auch noch keiner von geflogen, in Anführungszeichen, sehe ich, denke ich mal so. Nein, ich meine jetzt nicht einen speziellen, das wissen sowieso alle, dass ich von dem nichts halte, sondern überhaupt allgemein. Ist mal einer aus dem Amt gehoben worden, ohne jetzt wann oder wen oder das egal dabei. Also hätte ich jetzt auch noch nicht gehört. In Deutschland, soweit ich weiß, nicht. Wieso, im Ausland schon, oder? Na gut, da wisst ihr es nicht. Ja, kriegt das nicht. So, also ich gerüchteweise da gehört, dass es bei einem so gewesen sein soll. Okay, im Ausland, aber ist also auch nichts, was da genau gewesen ist, weiß ich auch nicht. Demnach. Genau. Ja gut, wenn Groundspeak das machen würde, wäre es auch schwierig, glaube ich, denn das würde ja auch das Vertrauensverhältnis auch stark belasten. Ich glaube, einen Warnschuss gab es ja mal da für den einen, aber auch da ist ja nicht wirklich was, von daher. Ja, das ist ja auch ein schwieriges Thema, das kann ich schon verstehen. Ich habe mal eben welche mitgeschrieben, weil hier so viel im Chat, also der Chat ist heute echt sehr aktiv. Ja, da kommt man nicht hinterher. Ich schreibe schon immer mit, damit wir das einigermaßen mitkriegen. Würde ich die Bussi sehr spannend fand. Ja, das kriegt sie doch wieder. Sie macht ja mittlerweile selbst einen Podcast. Mach mal die nächsten Fragen. Ich schreibe mal so ein bisschen mit und ordne mal so ein bisschen, was uns okay fehlt hier. Thema Anonymität. Kann und Siki, ihr habt ja von vornherein eigentlich gar nicht versucht, anonym zu bleiben mit dem Namen. Nein, genau. Wir haben auch drüber nachgedacht und haben uns dann aber überlegt, dass wir wahrscheinlich das sowieso nicht sehr lange durchhalten würden. Maximal 3 Wochen dauern würde, bis wir uns versehentlich irgendwie mit dem falschen Account irgendwo eingeloggt haben und uns damit irgendwie verraten haben. Und um das alles vorwegzunehmen, wir uns gedacht haben, es wird dann eh rauskommen, dann können wir es auch gleich richtig machen. Naja, du hast ja mit Kiki auch einen guten Bodyguard. Genau, mein Bodyguard, der auf Events ja auch immer alle Fragen abkriegt, wenn jemand Fragen zum Reviewen hat, wird er mal angesprochen. Natürlich auch sehr praktisch. Ja, das kann ich mir sogar vorstellen. Mädchen schnauzt man nicht so gerne an, da hast du einen Vorteil, glaube ich. Genau, und überhaupt scheint es mit der Emanzipation in Deutschland aber noch nicht so weit zu sein. Es scheint selbstverständlich zu sein für alle, dass der Mann der Reviewer ist und die Frau steht daneben. Ja. Das wäre auch eine spontane Zwischenfrage. Es gibt ja tatsächlich so diese Gerüchte, dass viele Kundenhotlines und so weiter, die eben ja nur per E-Mail antworten, dass so häufig im Namen einer Frau geantwortet wird, weil man mit Frauen halt nicht so hart umgeht und spricht. Gibt es Reviewer, die irgendwie, ja, weiß nicht, wie viel geben sich denn als Frau aus? Miss Undercover, da weiß man keiner. Miss Undercover, wirklich. Alle sind ganz interessiert, wer das ist. Ich weiß gar nicht, warum, aber ja. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass es Accounts gibt, die eher einen männlichen Charakter oder weibliche Charakter haben, aber dahinter sich jemand anders verbirgt. Ja, warum auch nicht? Aber in der einen Richtung sowohl auch als auch in der anderen. Genau. Ist ja beides möglich. Ja, klar. Aber ich meine, da würde ich jetzt keinen Trend nicht sehen, dass sich da Menschen gesondert als Frau ausgeben, um irgendwie besser anzukommen. Wenn wir hier jetzt verraten würden, wer hinter Miss Undercover steckt, da würde für einige eine Welt zusammenbrechen. Also nicht, weil sie dann wüssten, wer es ist, sondern weil dieses Rätsel fehlen würde, ja, der Community. Deswegen. Aber ich glaube, für viele sind jetzt neue Rätsel gestartet worden mit diesen Männlein, Weiblein, wer wo sich vielleicht noch versteckt und wer nicht. Ich habe mal vor kurzem nachgezählt. Ich glaube, ich bin auf 2/3 öffentliche Accounts gekommen und 1/3 Accounts, die eher noch im anonymen reviewen. Also ich glaube, das ist eine gute Anzahl oder eine gute ein guter Prozentsatz, der offen reviewt. Und die Anonymen sind tendenziell eher die neu angefangen haben und wo man einfach sagt, fangt in Ruhe an. Genau. Das rate ich auch jedem. Macht mal 2-3 Monate, ohne dass ihr von Freunden und von den Leuten auf dem Event, wenn es sich so umgesprochen hat, dann angequatscht werdet. Kannst du nicht mal hier gucken und da? Weil man muss erst mal reinkommen. Die Tools werden immer umfangreicher. Das ist einiges, was man sich da am Anfang anlesen muss. Das glaube ich allerdings auch. Ja. Ich komme gleich mit. Ich muss mal ein, zwei zwischenschieben, damit sonst komme ich. Weil das von Eastpack ist mal ganz interessant. Der fragt nämlich gerade, ein Reviewer hat einen Cache zur Bearbeitung angenommen und sich nun offiziell eine Auszeit gegönnt. Seitdem pausiert das Review. Kann ein anderer Reviewer eingreifen, übernehmen und den prüfen? Ja, das geht. Das heißt, soll er sich einen raussuchen und den anschreiben oder wie soll das praktisch ablaufen? Das wäre am geschicktesten zu gucken, wer ist in der Region noch tätig und dann einen anzuschreiben. Gut, dann muss man natürlich wissen, dass der eine Auszeit nimmt, sonst sieht es natürlich auch manchmal so aus, als wenn man da einen hintergehen will. Es wäre natürlich nett, wenn der Reviewer, der dann diese Pause macht, dann auch vorher, denke ich, seine Sachen dann noch abarbeiten würde oder dann wenigstens Bescheid sagen, dass er jetzt im Urlaub oder in der Auszeit oder sonst wo ist. Ja, aber es kann ja auch mal sein, dass jemand ins Krankenhaus kommt. Wenn irgendwas passiert, ja. Klar, es kann jemand anders übernehmen. Dann ist es immer ganz wichtig, den GC-Code dazu zu schreiben. Ja, okay, klar. Ich lese gerade, was auch interessant ist. Das ist echt unglaublich. Um politisch korrekt zu sein, sprechen wir jetzt ab sofort nur noch von Reviewerinnen. Ja, genau. Es ist gegendert, ja. Okay. Das muss nur auch nicht sein. Das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Binnen-Is und sonstige Sachen muss ich nicht haben. Nee, aber weil die. Ich bleibe auch gerne Reviewer. Weil die Frage gerade kommt, das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Da habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht. Aber warum habt ihr zum Beispiel überhaupt 2 Accounts gemacht? Also einen fürs Reviewen und. Also bei euch war ja klar, Sanne Kiki, Kanne Siki, wer das ist. Also das ist ja nichts Geheimes. Wieso habt ihr nicht auf einem Account das gemacht? Weil es doch sinnvoller ist, das zu trennen. Man bekommt ja privat, allein, dass man schon 2 E-Mail-Adressen hat, wenn die Leute einem schreiben. Ich habe eine private E-Mail-Adresse, die ich dann gegeben habe, wo ich meine Benachrichtigung kriege über die Watchlist. Okay, klar. Wo ich von unseren Earthcache die Antworten kriege oder Mails von Freunden und Cachern und so weiter. Und dann haben wir halt noch eine Reviewer-E-Mail-Adresse, wo halt nur die Reviewer-relevanten Tätigkeiten dann kommen. Klar, das finde ich sehr praktisch, das zu trennen, sonst kommt man da sehr durcheinander. Ja, kann ich mir vorstellen. Wenn wir doch privat sehr viele E-Mails bekommen, da würde alles durcheinander gehen, da wird man zu leicht was übersehen. Oder auch verwechseln, klar. Oder verwechseln. Aber das ist tatsächlich eine spannende Geschichte, habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass für uns das eigentlich eher sinnvoll ist, das zu machen. Ja. In Deutschland gibt es, glaube ich, nur einen Eigengott, der das über seinen Player-Account macht. Genau, das wurde auch gerade gefragt hier. Und es soll sozusagen uns das erleichtern und das übersichtlicher gestalten, aber für die andere Seite sieht es ja so aus, als wollen wir uns dann, also es wurde auch schon öfter gesagt, dass wir anonym bleiben können. Nee, es ist eher eine praktische Sache. Ja, weil die Frage kam hier nämlich auch, wie das denn ist, was ja sein kann, ist, dass du einen findest und den aber archivieren musst. Da verstehe ich immer, da muss ich jetzt mal euch in Schutz nehmen, da verstehe ich die ganze Aufregung gar nicht. Wenn ich Reviewer bin und finde einen Cache, dann logge ich erstmal einen Found und wenn ich dann feststelle, dass der aber nicht korrekt ist, dann kann ich ihn doch trotzdem archivieren. Da hat doch das eine mit dem anderen nichts zu tun. Da muss man doch auch mal die beiden Sachen trennen voneinander. Also, ja. Oder wie seht ihr das intern? Also es gibt ja durchaus einen, wo ich das auch schon mal im grünen Forum dann gelesen habe, der hat dann einen Cache als Found gelockt und ihn direkt danach archiviert mit der Begründung, dass da dieser und jener Regelverstoß ist. Und dann regte sich alles darüber auf, dass er den als Found gelockt hat. Was ich persönlich jetzt aus meiner Sicht nicht verstehen kann. Ich kann es schon verstehen. Und ich würde es auch nicht machen. Und ich glaube, die, die es damals gemacht haben, ich glaube, das waren zwei oder drei, die es mal gemacht haben, die würden es heute auch nicht mehr machen. Oder zumindest weiß ich es von einem, der gesagt hat, er hat es mal ausprobiert und es war nicht. Wir machen ja auch Fehler und wir lernen da draus. Und ja, von daher, wenn dann halt so ein Shitstorm aufkommt, dann ist es eben so. Aber man muss auch wieder runterkommen. Ja, das dauert irgendwie bei Cachern immer sehr lange. Also Shitstorms finde ich immer echt erstaunlich. Stichpunkt Reviewer-Willkür. Für mich immer noch der Brüller des letzten Jahres, sehr ehrlich. Ich glaube, das war der größte, den wir bisher hatten, ja. Ja, der absurdeste, sorry, aber kann ich euch nur in Schutz nehmen. Also ich bin da wirklich eigentlich eher neutral, weil mir ist es echt immer egal, ob einer Reviewer ist oder nicht, weil interessiert mich ein Scheiß. Ich kenne fast alle, mich interessieren sie aber eigentlich gar nicht. Das finde ich am witzigsten immer da dran. Aber von daher, nee, also das ist irgendwie sehr seltsam. Interessant, aber wenn jeder gute Trend hat ja einen Gegentrend und so gibt es zu jedem großen Shitstorm auch einen kleinen Gegenshitstorm. Das gab es ja hier tatsächlich auch. Mhm. Ja, stimmt. Stimmt. Eine interessante Frage ist natürlich, wie haltet ihr es mit eigenen Caches? Könntet ihr die selber reviewen? Achte auf den Konjunktiv. Haben wir getan. Ja, man kann eigene Cache reviewen. Warum eigentlich auch nicht? Also manche Fragen verstehe ich auch nicht. Seid mal präziser mit den Fragen. Ich meine, wenn so eine Frage kommt, dann scheint euch ja auch irgendwie da ein Hintergedanke nicht zu sein. Schreibt den ruhig dazu. Als Reviewer guckt ihr ja nur, ob die regelkonform sind. Und ihr geht ja davon aus, wenn ihr selber einen Cache veröffentlicht wollt, dass der regelkonform ist. Also raus damit. Ja, man muss natürlich schon aufpassen und sich nicht selber dann irgendwas freischalten, was gegen die Guidelines ist, weil man es halt kann. Ja, so klar. Geht es halt auch nicht. Also da muss man natürlich schon drauf achten. Oder man lässt noch mal einen Kollegen drauf gucken, ob er, wenn es grenzwertig ist, die Beschreibung und man sich nicht ganz sicher ist. Mhm. Kann man das ja auch noch mal von einem Kollegen dann beurteilen lassen, was der dazu meint. Also wenn ich, was ich auch hier gerade noch habe, Shitstorms wären es weniger, wenn hinter dem Reviewer-Account ein Gesicht und ein Name steht. Nein. Da bin ich mir absolut sicher, weil hinter Eigengott steht ein Gesicht, ein Name und wenn du Bock hast, fährst du auf ein Event und triffst den. Ich habe ihn getroffen. Ich fand ihn super nett. Also ich glaube nicht, dass das irgendwas bringen würde. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder was meint ihr? Na, dieser Shitstorm ging ja um einen Cache, den Eigengott archiviert hat. Und Eigengott ist bekannt, natürlich nicht jedem. Und viele denken ja, alle Reviewer sind anonym. Sind dann immer ganz verwundert, wenn man dann mal ein paar Reviewer auf dem Event auftaucht, so wie vor, glaube ich, 2-3 Wochen in Bottrop, wo wir zu viert aufgetaucht sind. Ja, das Spannende ist dann immer nur, dass man genau sieht, in welcher Ecke getuschelt wird, aber die Leute kommen nicht auf uns zu. Und ja, das ist so ein bisschen immer ein Phänomen. Und dann steht man eben da, man kündigt an, dass man kommt, dass die Leute auf einen zugehen können. Es ist für uns einfacher, wenn die Leute auf uns zugehen, als wenn wir da jetzt an Tische kommen und gar nicht wissen, ob die überhaupt interessiert sind an einem Gespräch. Ja, man muss schon das Gespräch suchen, sich auch so, sonst kann ich erwarten, dass ihr da hinkommt und alles von euch aus erzählt. Also Das tun auch ganz viele. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da allein an der Theke standen und keiner hat mit uns gesprochen. Aber ja, die anderen tuscheln halt trotzdem weiter. Die kommen nicht. Die 2-3% halt. Hier kommen Fragen. Oh, ja, ich schreibe alles auf. Mach mal weiter, Marco. Okay, vielleicht mal kurz zurück zu der Anonymität, die wir eben hatten bei Andreas. Du hast ja angefangen, anonym zu reviewen. Wie lange war das ungefähr? Weißt du es noch? Ja, ich habe halt mir meinen Account erstellt und habe niemandem erzählt, dass ich jetzt Reviewer bin. Und ich schätze mal, nach 3-4 Monaten hat der erste mal nachgefragt. Und dann habe ich aber nicht Nein gesagt. Mhm. Ich habe dann nur gesagt, ich möchte noch ein bisschen im Stillen sein, also bitte nicht groß weitererzählen. Aber das hat nicht lange gedauert, dann haben es die meisten gewusst. Ja, also ich weiß, live in Buxtehude warst du ja mit dabei, mit einem T-Shirt. Was dann drauf stand. Das war 2008. Ja. Und da waren doch viele Leute sehr überrascht, dass jetzt so die ersten, das, ich glaube, das war 2008 wirklich so, dass du einer der ersten warst in der Öffentlichkeit. Ihr seid, glaube ich, kurz danach dann dazugekommen, ne? Mit eurem Account. Später, denke ich mal, ne? Wann hast du angefangen? 2007? Oder? Ja. Ja, wie August 2008, 2007, also genau. Knappes Jahr später, ja. Buxtehude war November 2008. Da waren wir nicht, aber das kann gut sein. Ja, aber da war der schon Reviewer. Ganz kurz. Oder. Nein, schick die Fragen nicht als PM. Ich schreibe die schon mit, wenn ich jetzt noch irgendwelche Messages kriege. Das funktioniert nicht. Ich schreibe schon mit, keine Sorge. Und er macht das sogar analog. Ja, ich habe einen Zettel und einen Stift vor mir und schreibe hier. Ich hätte damit nicht gerechnet, dass wir derart Nachfrage haben. Ich muss es gestehen. Wir sind ja in unserem vorbereiteten Fragenkatalog auch schon richtig weit gekommen. Ja, wir sind immer noch auf Seite 4 und nicht mal 2 mal fragen. Ich muss sie trotzdem mal zwischenschieben, weil ich sonst mit diesen Kürzeln nachher nichts mehr anfangen kann. Die als Tipps. Ja, also es wird echt schwierig. Einmal, was wir, glaube ich, schnell abhaken können wahrscheinlich, inaktive Accounts übernehmen. Da habt ihr irgendwas mit zu tun? Nee, musst du dich direkt an Groundspeak wenden. Also ein Account, der einfach seit fünf Jahren gibt, der nie benutzt wurde und den Namen würde jetzt gerne jemand übernehmen. Ui, ob das geht, weiß ich gar nicht. Also, zumindest wir haben da überhaupt keine Handhabe, wir können da gar nichts. Also ich weiß es nicht. Dann müsste man sich an Groundspeak direkt melden und dann müssten die sehen, ob sie das machen können oder wollen. Ja. Also ich habe das mal mitgekriegt, dass das geht. Und ich weiß gar nicht, wer es war, aber es hat mal jemand, einer wollte auch diesen Namen haben, der hat nach Groundspeak an diesen Appeals, glaube ich, geschickt, oder? Nee, ist, da ist Appeals die falsche Adresse. Nee, Appeals ist nur für Unstimmigkeiten bezüglich der Review-Geschichte. Aber dann, man kann auch irgendwo ein Ticket einstellen. Kontakt. Genau, einfach über die Kontaktgeschichte gehen und dann reinschreiben, um was es geht. Schön wäre es natürlich, vermute ich mal, das gleich in Englisch zu machen. Das dürfte von Vorteil sein. Und beschreiben, was man will. So. Und dann gucken die halt nach und entweder sind sie gut drauf und erlauben das oder sie erlauben es nicht. Mhm. Es ist halt eine Firma und ja, das ist natürlich auch. Ich glaube, was sie auf gar keinen Fall machen würden, ist, wenn auf diesem Account schon Caches gelockt sind. Das ist klar. Nee, es geht, ich weiß, dass das ist von viel Vibe. Es geht da um einen Account, wo sie hat, hat dann Englisch gemailt, leider keine Antwort. Ja, wie lange ist das her? Probier es doch ruhig auch nochmal. Also glaub mir, die werden da auch genug E-Mail-Verkehr haben, da geht bestimmt auch mal was unter, also denke ich mal schon. Von daher, mal gucken. Bei Null Funde wirst du gute Chancen haben, wenn der wirklich, man sieht das ja auch, der ist einmal angemeldet, letzte aktive Datum war das Anmeldedatum, dann machen die das eigentlich. Also da habe ich von ein, zwei schon gehört, die das genau so gemacht haben, aber da ist der einzige Weg, sich an Groundspeak zu wenden. Aber wir wollen jetzt nicht zu viel abschweifen, weil wir haben so viele Fragen jetzt schon wieder gekriegt. Jo, wie viel Spaß macht es, Powertrails freizuschalten? Das hängt, glaube ich, auch sehr von der Person ab. Also das ist toll für die Statistik. Das ist toll für die Statistik, ja. Nee, also Statistik ist jetzt nicht der Grund, dass er mal freischaltet. Aber. Also ich persönlich finde es schon, ich muss das nicht permanent haben, aber wenn wirklich da mal man viel auf einmal schaffen kann, indem man ganz viel auf einmal freischaltet, finde ich das schon okay, wenn dann alles geklärt ist und so weiter. Habe ich jetzt nicht so das Problem mit, obwohl es dann natürlich schon sehr stupide ist, je länger es dauert, je mehr Cache damit bei sind, während Andreas zum Beispiel da eher nicht so der Typ für ist, würde ich mal sagen. Ich habe so eine Grenze bei 10, bei einer Serie bis zu 10 macht es noch Spaß und darüber hinaus nicht mehr so, weil man muss ja auch jedes einzelne Listing aufrufen ja, das ist dann irgendwie, wenn ich hatte mal, irgendwo gab es einen mit 240, wo ich gedacht habe, nee, da sitzt man ja 3 Stunden oder was weiß ich wie lang dran, immer nur das Gleiche und da ist keine Abwechslung dabei. Ja, klar. Da habe ich nicht so viel Spaß dran. Aber wir haben welche, denen macht es Spaß und dann lassen wir die übrig oder bearbeiten wir die nicht oder sagen dem, guck mal, hier ist was, übernimm mal bitte. Das kommt aber auch nicht so häufig vor. Also bis zu 10, denke ich mal, hat man schon oft drin. Aber wir hatten jetzt wirklich einmal, das war diese Serie in Landkreis Harburg, glaube ich. Das waren über 200, soweit ich weiß. Das war schon die große Ausnahme. Das war das einzige Mal bisher, dass ich so eine Serie in einem Stück gesehen habe. Mhm. Und da war man dann schon lange beschäftigt, wenn man dann dummerweise versucht, irgendwie 50 Cash-Listings auf einmal zu öffnen. Da kann man schon mal den Rechner mit lahmlegen für eine halbe Stunde. Da war gerade im Chat die Frage nach einer Highscore-Liste oder so. Ja. Ja, es gibt irgendwie auch so, es gibt glaube ich in Amerika einen Reviewer, der 10.000 oder 14.000 Caches im Jahr freischaltet. wahrscheinlich auch keinen anderen. Das ist natürlich spannend mal zu sehen. Bei mir sind es 100.000 im Jahr und ich mache mir da auch nichts draus. Das ist wie beim Cachen. Also ich meine, manche finden es toll, endlich die 10.000 oder 15.000 oder 20.000 geknackt zu haben beim Finden. Ja. Juckt mich irgendwie nicht mehr. Aber es gibt nicht so eine Reviewer-Statistik. Wir kriegen keine Preise dafür. Nein, ich meine nicht Preise, aber sowas wie jetzt die Leute so, die normalen Cacher auf ihren Profilen veröffentlichen. Weil fragt auch einer, ob es auch eine Statistik gibt, wer am meisten archiviert hat und ähnliches. Na, das ist ein bisschen schwierig, weil wir ja eigens Reviewer haben, die nur archivieren und dann und ich archiviere nur auf Anfrage. Also da macht es gar keinen Sinn, das zu vergleichen, weil wir die Aufgaben so ein bisschen geteilt haben. Mhm. Tupperman, soll das jetzt hier der Reviewer sein? Ich wage das mal zu bezweifeln, wenn ich den hier so im Chat mitlese. Den Namen gibt es auch als Reviewer, ne? Ja, aber genau. Ist er das? Weiß ich nicht. Das wissen wir nicht. Sieht man ja nicht im Chat. Ich muss mal ein paar von den Aufgeschriebenen hier fragen, sonst vergesse ich die. Gibt es ein Regelbuch? Ja, es gibt die Guidelines, die wir nachlesen können. Aber die normalen, die jetzt auch die normalen Cacher kriegen. Ja. Oder, ja, okay, die fragte vorhin einer, habt ihr irgendwie so ein Regelbuch, das ihr auswendig kennt oder das ihr echt neben dem Cachen liegen habt? Nee, es gibt nur die normalen Guidelines. Es gibt normalen Guidelines und okay. Ja, mit der Zeit, wie sagt man dazu jetzt? Na, wenn's Spezialfälle, manchmal gibt es ja wirklich Dinge, die nicht eins zu eins in den Guidelines abgedeckt sind, dann fragt man halt mal unter den anderen nach, was haltet ihr davon, passt es da rein oder passt es nicht rein? Und wenn wir es nicht entscheiden wollen, dann verweisen wir an Groundspeak. Mhm. Habt ihr ein GreaseMonkey-Skript, was auf Schlagworte oder Phrasen reagiert? Also so mit dem iPhone eingemessen oder sowas? Wenn da stehen würde, mit dem iPhone eingemessen, und ich wüsste das, ja und, ich muss den Cache trotzdem freischalten. Mhm. Also das ist ganz egal. Auch wenn man schon weiß, dass bei manchen Sachen bestimmte Reaktionen eigentlich vorprogrammiert sind. Ja, aber da können wir nichts dran machen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ich glaube, eins können wir zwischendurch schnell beantworten. Namen werden nicht automatisch wieder freigegeben. Das heißt, wenn sich da einer anmeldet und den Account nie wieder nutzt, dann wird der nicht automatisch freigegeben. Nee. Das weiß ich so. Die Dinger stehen, auch wenn sie nicht benutzt werden, endlos. Also das können wir mal einstreuen. Und ich vermute mal, die Frage nach dem Vertrag, wenn er denn ernst gemeint ist, den habt ihr wohl nicht unterschrieben, oder? Nee. Okay. Was haben wir noch? Es gab irgendein Reviewer-Event, das nicht okay war oder illegal. Illegal ist jetzt übertrieben, aber dass das nicht den Regeln entsprach. Muss mir das jetzt was sagen? Weißt du da was zu? Soll ich das Grinsen jetzt nicht erwähnen? Ich suche es gerade im Chat, aber. Ja, das war schon weiter oben. Das geht heute so viel. Irgendeiner sagte, es gäbe ein Reviewer-Event, das dann veröffentlicht wurde, was aber nicht so ganz nach den Regeln war. Es gab mal eine Geschichte, aber ich meine, ich glaube nicht, dass das Nachträgliche, das ist was anderes. Nein, die reden wirklich von dem Review, so ein Review. Wissen wir nicht, wovon. Nee, davon redet. Weiß ich nichts. Also okay, also wer das wissen will, da musst du nochmal genauer schreiben, was du da meintest von dem Review-Event, das nicht so okay war. Das sagt mir jetzt nämlich auch nichts. Wenn du dieses nachträglich freigeschaltete warst, da wollen wir jetzt auch nicht mehr so intensiv drauf eingehen, aber das war kein Review-Event. Da war zwar ein oder zwei Reviewer bei, aber das war kein Review-Event. Nein. Aber wenn dann nochmal fragen, also dann müsst ihr genauer das nochmal sagen. Da steht was von Rot oder Rot oder wie auch immer. Wir haben ja jedes Jahr ein Reviewer-Treffen, aber das ist kein Event, sondern da treffen wir uns, um uns kennenzulernen, um uns auszutauschen, uns über also Themen zu besprechen, die neuen Entwicklungen mal zu diskutieren. Okay. Tonaussetzer, wenn nicht noch andere melden, nehme ich das jetzt erstmal einfach nur so hin. Ich wüsste jetzt nicht, warum wir Tonaussetzer haben sollten. Hier sieht technisch alles einwandfrei aus. Ja, das sind so Fragen, also sorry, ich stelle sie natürlich, aber macht ihr mit euren Accounts auch verbotene LPCs? Jungs, was erwartet ihr eigentlich als Antwort? Klar, wir bescheißen ohne Ende. Kann ich jetzt ganz klar darauf antworten, nein, nicht mehr. Also schöne Antwort. Dieses nicht mehr kommt einfach daher, weil mir war, als ich angefangen habe, einfach nicht bewusst, dass ich damit einen Hausfriedensbruch begehe, wenn ich auf ein Lost Place gehe. Hm, ja. Und das war mir einfach nicht bewusst, dass es, klar, es hatte sowas von geheimnisvollen oder ja, man war sich nicht ganz sicher. Aber dass es wirklich eine strafrechtlich relevante Geschichte ist, Paragraph 123, dass wenn ich erwischt werde von der Polizei, dass ich einen Eintrag bekomme ins Führungszeugnis, wenn ich verurteilt werde und das eventuell sogar Auswirkungen haben kann auf meinen Job, seitdem ich das weiß, auf gar keinen Fall. Also ich habe es am Anfang verdrängt und immer gedacht, naja, wenn dich einer erwischt, dreht sich schon raus. Nur mittlerweile wissen die das und dann, die wollen auch ein Exempel, habe ich manchmal das Gefühl, dann statuieren. Also man sollte vorsichtiger sein, das sehe ich auch so. Also man sollte sogar sehr vorsichtig mittlerweile sein. Ich war damals in Belitz und da stand ja irgendwo, wenn man den Eigentümer anschreibt, bekommt man eine Genehmigung. Das habe ich damals gemacht. Ich kam mir noch richtig doof vor dabei, weil alle haben gesagt, sie gehen so hin. Und ich gedacht, nee, ich möchte nicht irgendwie in eine ungute Situation kommen. Mhm. Hatte die auch die E-Mail dabei und habe mich da einfach auch sicherer gefühlt. Warum werden im Osten immer noch Lost Places freigeschaltet? Kommt da gleich zweimal die Frage, deswegen nehmen wir sie mal gleich dazwischen. Warum nicht, wenn sie legal sind? Also frage ich jetzt mal. Wenn sie legal sind? Ja, irgendeiner fragt doch, gibt es legale Lost Places? Ja, klar. Also ich war auf etlichen, Geesthacht zum Beispiel, gab es damals von Cosmic Bob einen ganz bekannten, der ist jetzt mittlerweile dicht, nachdem die Stadt den verboten hat, aber vorher war da auf keinen Fall illegal, das war ein offenes Gelände, warum soll ich da nicht rauf dürfen? Also, das war der Layer of Severus. Ja, genau. Mhm, und genau. Der war nicht, da war nichts Verbotenes dran. Genauso die IBI Challenge war absolut legal. Ja, genau. Im Gegenteil, also das ist sogar so eine Art Museumsrundweg, der da, also mit Beschilderung. Kann man legal draufgehen. OGC-Codes, die habe ich jetzt nicht, aber der heißt The Lair of Cerberus. Da müsst ihr mal unter Cosmic Bob suchen. Das ist so ein altgedienter Lost Placer, den damals alle gern gemacht haben. Der hat mittlerweile aufgehört, weil ihm das alles zu blöd wurde. Und der zweite war Ibia. Der ist eigentlich relativ bekannt. Den gab es in drei verschiedenen Formaten. Stimmt. Und Heckenland schreibt gerade, dass in Ulm gibt es ja auch Absprachen mit der Stadt. Ja. Ja, so kann das laufen. Also ich sehe das auch so, dass es gibt durchaus, es gibt auch genug Schwachköpfe, die tatsächlich das hinter verschlossene Toren packen, wo ich mich dann auch frage, was das soll. Weil ganz ehrlich, ich fahre dann 80 Kilometer hin, um den Lost Place zu machen, stehe vom Tor, über das ich steigen soll, dann werde ich auch sauer. Ohne Beispiele zu bringen. Doch, Lord of the Rings war auch bei Lair of Cerberus nebenan. Genau, war auch überhaupt nichts Verbotenes dran. Also, da musste man ja nur in den Wald laufen, da waren ja auch keine abgeschlossenen Gebäude, da waren so ein paar Bunkerreste sind da im Wald. Und die Hamburger Elbphilharmonie, ja klar. Den Berliner Flughafen gab es da auch schon. Das ja. Da müsste man mal mit den Verantwortlichen sprechen. Aber wir kommen, und da was reinlegen. Wir holen langsam auf. Die ich mache noch ein paar von den selbstgeschriebenen, damit mein Zettel ein bisschen. Bei Sanne und Kiki, ihr macht das zu zweit oder machst du das nur? Weil sonst kommt die Frage, wie sprecht ihr euch ab, weil ihr das unter einem Account macht. Schwierige Frage. Wenn ich jetzt das Falsche sage, kriege ich morgen zu Hause Ärger. Also wir haben. Der hatte gestern Geburtstag, wir sind mal nett und sagen, ab der macht. Darf ich mal eine diplomatische Antwort? Oh ja. Also ihr tut beide eure ehrenamtliche Tätigkeiten für Groundspeak. Das stimmt. Also wir haben auch damals beide zusammen angefangen zu reviewen. Mhm. Haben das auch über eine E-Mail-Adresse und einen Account her gemacht, was dann auch nicht so ganz einfach ist. Dann hat man es mal so geregelt, dass man in der Review-Note dann geschrieben hat am Ende, mal viele Grüße halt, Sanne oder Kiki. Ja. Zumindest am Ende noch wusste, wer was geschrieben hat. Ist schon nicht so ganz einfach. Ja, und es hat sich mit der Zeit so entwickelt, dass das Freischalten ich größtenteils dann schon mache. Naja. Aber gerne auch Unterstützung bekomme, auch bei Sachen wie zum Beispiel englische Übersetzungen. Da ist man immer eine sehr große Hilfe. Genau. Naja, ich glaube auch Berater, nicht. Bodyguard, wie von ich wollte gerade sagen, wenn man zusammenlebt, kann man sich, glaube ich, auch über kurzen Dienstweg relativ gut absprechen. Ich denke mal auch, also ja. Was ich gerade sehe, ist, JR ist natürlich, der muss natürlich wieder piesacken. Ja, aber ist ja auch sein gutes Recht. Ohne Beispiele zu bringen, aber es gibt Dutzende definitiv nicht legale LPs im Osten, die ohne Probleme freigegeben werden. Ja, aber wie willst du das als Reviewer erkennen, ob der legal ist oder nicht? Wenn dir irgendeiner so eine Genehmigung vorlegt, wo immer die auch herkommt, was willst du denn dann machen? Also dann müssen wir ja anfangen, dass die Reviewer da hinfahren müssen. Ach, das ist ja glaube ich am 1.4. soweit, schrieb ja irgendeiner, dass dann jeder Cash von den Reviewern besucht werden muss vorher. Am 1. April immer, ja. Nee, das ist eigentlich ganz einfach. Sobald was von Lost Place im Listing steht oder man das Gefühl hat, fragt man nach als Reviewer, wie sieht's aus? Und dann fragt man nach einer Genehmigung. Die muss nicht uns schriftlich vorliegen, aber wir erwarten, dass im Listing steht, es gibt eine Genehmigung für die zum Betreten dieses Platzes. Und sobald der Erste dann nämlich Schwierigkeiten bekommt, kann man sich ja darauf berufen, da steht es drin. Und wenn es nicht stimmt, dann sage ich mal, weiß die Community zumindest Bescheid, woran es gelegen hat. Und wir achten vielleicht beim nächsten Mal besser drauf. Naja, sagen wir mal so. Es ist so eine Zwischenlösung, ja. Es ist sicherlich nicht das Optimale, aber. Wer jetzt aufgepasst hat, weiß, dass im Listing ja nicht unbedingt LPC stehen muss. Ja, aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass Leute sagen, sie wollen das nicht. Und wenn die dann so einen Cache angehen, weil sie gehört haben, das ist ein ganz toller Cache, und dann plötzlich auf den Lost Blaze müssen, und das ärgert die dann natürlich auch, dass sie sich einen Tag freigenommen haben oder vielleicht 100 Kilometer angefahren sind und dann den Cache nicht machen können. Ein Beitrag von der Schweigenden Mehrheit im Geoclub. Was ist das denn? Ich habe das nie geschrieben. Ich muss ja trotzdem mal zu sagen, also ich will das ein bisschen abkürzen, damit die Frage jetzt nicht noch 30 Mal kommt. Das Event, das du da meinst, ja, das gab es. Glaub mir, dass alle daran teilgenommen haben, das glaube ich auch nachher so ein bisschen bereut. Also die haben auch dafür böse Kritik eingesteckt. Ich persönlich habe mich von denen komplett verabschiedet zu der Zeit, sogar weil ich gesagt habe, das geht auch nicht. Ja, es gab dieses verschissene Event, das nachträglich freigeschaltet wurde. Und man muss mal auch ganz klar sagen, das darf ich jetzt mal aus meiner Sicht sagen, ihr könnt da eh schlecht was zu sagen, dafür hat der Reviewer auch ganz erheblich einen auf den Sack gekriegt. Das ging damals nämlich auch durch die Community. Der hatte damals nämlich sogar angeboten, dass Groundspeak ihn da enthebt seiner Tätigkeit, was sie dann nicht getan haben. Da gab es wohl nur eine Verwarnung. Ist jetzt meine bescheidenen Kenntnisse, die ich da aus dem Internet habe. Ja, dieses Event gab's, das war blöd von denen und was sollen sie machen? Ich hätte jetzt damals auch ein bisschen erwartet, dass nicht nur der Reviewer sich dafür entschuldigt, so einen Scheiß zu machen. Die anderen haben es nicht getan. Ist jetzt so. Also ist auch lange her und weiß ich nicht, ob man da jetzt immer noch drauf rumhacken muss. Also wir sollten uns so ein bisschen schon auf die letzten ein, zwei Jahre dabei. Ja, genau, Team My Buddha schreibt genau richtig, Reviewer sind auch nur Menschen. Ja, da hat damals ein Reviewer echt nicht nachgedacht und, glaube ich, einfach unterschätzt, was dabei rauskommt. Und dafür haben die auch reichlich mediale Prügel bezogen. Ja, zurück zu den Lost Places. Zwischen meiner Zeit ist mal ein Hund in Lost Place reingelaufen. Ist natürlich Pech, die muss man da wieder rausholen. Tja. Ja, das schreibt auch einer, wir haben auch mal einen gemacht, da nachher haben wir festgestellt, das war wahrscheinlich illegal, wie merkt man das? Ja, sorry. Wie soll ich das jetzt mal formulieren? Also wenn man das selbst nicht merkt, dann sollte man überhaupt über das Cachen nachdenken. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber sorry, also du merkst doch, wenn du irgendwo raufgehst, ob das legal ist oder nicht. Das muss man schon selber erkennen. Meistens stehen da Schilder. Und wenn da kein Schild stand, dann ist es wohl auch legal. So einfach ist das fast. Nein, nicht unbedingt. Es muss kein Schild da stehen. Es reicht die erkennbare Absicht des Eigentümers, okay, die Einfriedung, dass er es nicht wünscht, dass auf dieses Gelände gegangen wird. Ja, aber das meine ich ja. Ich stehe da und da ist ein Zaun, über den ich steigen muss. Dann ist mir klar, in dem Moment, wo ich über diesen Zaun steige, mache ich etwas, was nicht im Sinne des Gesetzgebers ist. Also auch wenn der Zaun schon von anderen Menschen, vielleicht auch nicht über den Cachern heruntergetreten wurde, ist das auch noch keine Einladung, dass man da jetzt jeder freiwillig raufgehen darf. Genau, also das ist so der Punkt, wo ich immer sage, das kannst du nicht mehr regeln. Da muss einfach der gesunde Menschenverstand reichen, um das zu sehen. Ich kann doch nicht an jedes Loch noch ein Schild machen. Tut mir leid, dass hier ein Loch ist, aber hier dürft ihr auch nicht durch. Ja, da ist ein Loch im Zaun. Ja. Na klar, geh da durch und erzähl der Polizei, dass du nicht wusstest, dass du da rein darfst. Und ich tendiere dann immer noch dafür, selbst wenn es mich selber trifft, wenn ich das der Polizei gegenüber behaupte, dass ich sofort entmündigt werde. Das ist jetzt echt nicht böse gemeint, sondern das sind Polizisten, die ziehen sich die Hose auch nicht mit der Kneifzange an. Und wenn ich dadurch irgendein Loch im Zaun gekrochen bin und dann behaupte, ich dachte, das ist legal, ja, dann weiß ich nicht. Dann darf ich mich auch nicht drüber wundern, wenn einer bei mir ins Schlafzimmer geht, weil ich das Fenster zum Lüften auf hatte. Ja, das kann man ja auch immer mit seinem eigenen Haus vergleichen. Und wenn ich mein Gartentor offen stehen habe, dann ist das eigentlich auch keine Einladung, dass alle Nachbarn in meinem Garten eine Party machen dürfen, während ich nicht da bin. Genau, der Grill stand da, die Kohle stand da, da haben sie es halt benutzt, genau. Nee, wollen wir auch nicht zu tief jetzt, glaube ich. Also das ist so ein Thema, da kann man sich dann auch zu Tode drüber diskutieren. Aber wo du gerade in Stimmung bist, da hat gerade jemand Filmdose geschrieben. Ja, nee, deswegen halte ich mich jetzt auch schon zurück. Ich will jetzt hier nicht wieder Monologe halten, mache ich sowieso zu viel. Unsinnige Events, das ist ein Thema, das ich auch spannend finde. ich weiß sogar über die Guidelines, ob da überhaupt irgendeine Möglichkeit gibt, das zu handhaben. Diese schwachsinnigen D3, T4,5, weil irgendwelche Münchner in Hamburg mal kurz aus der Bahn steigen. Also sprich Matrix vollmüllen und an der Bahn kurz winken und daraus wird dann ein Event gemacht. Warum wird das freigeschaltet? Also vielleicht zuerst mal zur D- und T-Wertung. Das interessiert uns beim Reviewen gar nicht. Weil selbst wenn das ein 1-1er-Event ist, kann das nachträglich geändert werden, ohne dass wir das mitbekommen. Ah, okay. Ja. Von daher können wir sagen, komische Wertung, aber im Endeffekt sollen wir das noch nicht mal doch bei einem Event, wenn es ein T5er-Event ist, dann ist, glaube ich, schon okay, dass man sagt, schraubt es mal runter, aber ja. Und die anderen Events, so diese, wir nennen sie ja Winke-Winke-Events, ja, aus dem Zug aussteigen, ja, oder Flugzeug einsteigen oder keine Ahnung, eine hat es angefangen und dann wollten das alle haben. Und ich glaube inzwischen schalten wir die nicht mehr frei. Ach Gott sei Dank, hört sich gut an. Was nicht heißt, dass du doch durchaus mal eins durchrutschen kann, ne? Das ist, aber wenn uns das auffällt, schalten wir die nicht frei. Mhm. Ah, jetzt beim Cashen im Winter beachten, Filmdosen sind nicht feuerfest. Ja, ich hatte letztens wieder eine, die war festgefroren. Ein Tablettendöschen im Baum festgefroren. Beim Rausnehmen ist es mir zersplittert. Ja. Da habe ich ihn ohne angemeldet, mich entschuldigt. Aber, das war bestimmt dieses Schneeflockensymbol mit dem roten Strich nicht im Cashlisting, dann kannst du auch nichts dafür. Irgendwer hat den Föhn mit beim Cashen, war auf Facebook. Also, ein Akkuföhn. Also Cacher haben Ideen, dass ich bin immer wieder gespannt. Also, Akkuföhn, sowas gibt es, das wusste ich auch noch nicht. Tatsächlich, ja. Ja, es ist. Okay, was ist ein Charter-Member und wie wird man das? Das wird man gar nicht mehr. Das ist eine Bezeichnung für Premium-Member, die schon sehr, sehr lange dabei sind. Seit den Anfängen des Geocaching, ich weiß nicht genau, wo da ja, so der Zeitraum das auch, die, ist, aber die wirklich, glaube ich, schon welche, im ersten Jahr irgendwie Premium-Member geworden sind. Oder so dabei waren, die heißen dann halt nicht Premium-Member, sondern Charter-Member. Hat aber sonst nichts zu sagen, soweit ich weiß zumindest. Das hat was zu sagen, weil die sind auf Lebenszeit kostenlose Premium-Member. Ach, das wusste ich auch noch nicht. Also das ist zumindest meine Information. Und das sind diejenigen, die damals eine Premium-Mitgliedschaft erworben haben, bevor es überhaupt irgendwelche zusätzlichen bevor es überhaupt irgendwelche zusätzlichen Premium-Member-Features gab. Mhm. Also heute bekommt man ja PQs und Ignore-Liste, was weiß ich nicht noch alles. Also Fördermitglieder, Supporter. Genau. Die haben damals einfach gesagt, oder Groundspeak hat gesagt, die Kosten steigen, wer hat Lust, uns Geld zu spenden? Und die, die das damals gemacht haben, ohne einen Nutzen davon zu haben, die sind heute Charter-Member. Ah, okay. Cool. Schaltet ihr Caches auch spät abends oder nachts frei, wenn ihr schon seht, dass es zum Beispiel in einem Naturschutzgebiet liegt? Wo es nicht unbedingt sinnvoll ist, da nachts hinzulaufen? Ja, muss ich ja sagen. Okay. Also ich schalte, wenn, ich habe einfach nur abends Zeit, außer am Wochenende natürlich, da geht es auch anders, aber in der Woche kann ich nur abends Cash freischalten, okay, weil ich tagsüber auch arbeiten bin. Und da kommt das schon mal vor, man macht sich dann auch schon Gedanken, na, ist das jetzt gut, das jetzt noch abends zu machen? Es gibt auch, hatte auch schon Cash, wo die Owner dann selber noch drum gebeten haben, dass es morgens freigeschaltet wird, da hält man sich dann natürlich auch dran und muss mal gucken. Übrigens nochmal zu den Charter-Membern gerade, bevor das hier wegläuft wieder. Steht gerade drin, laut US-Forum haben Charter-Member ihren Status verloren, nachdem sie ihr Premium-Mitgliedschaft nicht verlängert haben. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch hier nicht so. Da müsste man mal Michael Zielinski fragen, weil meines Wissens nach ist er Charter-Member. Ja. Und soviel ich weiß, sind die auf Lebenszeit Charter-Member. Okay. Nochmal eben zu eurem, mit dem morgens freischalten. Da gibt's auch dieses wunderbare Gegenbeispiel, das haben wir von Feelvibe hier bekommen. Eine Reviewer-Note, wo drinnen stand, dein Cache habe ich soeben geprüft, er ist zum Publish bereit. Um die Natur zu schonen und einen Run auf den Cache zu vermeiden, werde ich ihn morgen früh veröffentlichen. Bis dahin wird deine Listing-Seite für alle Änderungen gesperrt. Falls es unbedingt notwendig sein sollte, nochmals Änderung, bla, bla, bla. Also es, als gutes Beispiel sei es einfach mal erwähnt, genau da hat ein Reviewer welcher? To be done. Ist das ein Reviewer? Mhm. Der hat es da als wunderbares, gutes Beispiel genauso gemacht. Und eins noch zwischendurch, bevor das hier ganz wegschwimmt, zu den Lost Places. Ja, ich habe das einfach nur, möchte das einfach nur deswegen kurz halten, weil was soll ein Reviewer dazu sagen? Er kann die Dinger freischalten, er kann nur nach einer Genehmigung fragen und er kann gucken, ob er am Listing erkennt, ob das nun Lost Places ist oder nicht. Viel mehr Möglichkeiten hat er gar nicht. Und ich glaube, diese Diskussion, ob man da rauf darf, nicht rauf darf, Polizei, nicht Polizei, das ist eine Diskussion, die kannst du hier in diesem Podcast nicht führen, weil die erstmal nicht so speziell mit den Reviewern zusammenhängt und weil die, glaube ich, eine endlos diskutieren würde. Wir haben aber auch noch eigentlich auch vorher, auf was man sich einlässt als Cacher. Ja. Du weißt vorher, da ist ein Lost Place angekündigt, du weißt, dass Lost Place kritisch ist. Ja. Also, ne, wenn man schlau ist, legt man sich schon irgendeine blöde Ausrede parat, ja, die hoffentlich man, ja, geglaubt wird, dass man irgendwie Fotograf ist und sich dafür interessiert und gut. Dann braucht man nicht lange das Geocaching erklären und fertig. Genau, deswegen will ich es auch einfach jetzt, will ich sogar ein bisschen abwürgen, weil, ja, das einfach eine andere Diskussion ist, die jetzt nicht zu den Reviewern gehört. Die, ja, haben doch nur die Chance zu gucken, ob das, ich guck doch eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, ob das Listing in Ordnung ist, ob man auf ersten Blick erkennt, dass im Listing vielleicht schon was von Naturschutz, LPC oder ähnlichem steht. Und habt ihr noch andere Möglichkeiten? Eigentlich doch nicht ernsthaft. Im Gegensatz zu dem, was einige glauben, nein, wir gucken uns die Cache nicht vorher vor Ort an. Demnach haben wir natürlich auch keine Möglichkeit, genau zu sehen, wie es da jetzt tatsächlich vor Ort aussieht. Man kann sich natürlich noch Fotos schicken lassen, wenn man da unsicher ist. Ja, aber dann wird es ja auch irre. Gerade wenn, wie er sagt, im März dann so viele kommen, willst du dann noch zu jedem Cache Fotos schicken lassen? Nee, zu jedem natürlich nicht. Ist ja dann auch. Das gibt ja vielleicht am ein oder zweimal ganz selten. Weiß man ja, klar, da weiß man auch nicht, ob das dann das ist, was er einem schickt oder ob er einem, genau, was anderes schickt. Aber vielleicht nochmal zu dem Themenkomplex, aber der zählt auch, oder es zählt auch für viele andere Sachen. Wir wollen ja nicht Caches verhindern. Wir schalten Caches ja gerne frei, aber wir sind natürlich ein Stück weit dafür verantwortlich, dass die Sachen, die freigeschaltet werden, dem Geocaching oder zumindest der Plattform geocaching.com, auf der wir alle spielen, nicht schaden. Und zwar auch nicht in 2, 3 oder 5 Jahren. Und das war halt am Anfang so, Lost Places waren halt mal der Boom. Und das hat sicherlich auch viele angezogen. Und wie das oft ist, ist man Opfer des eigenen Erfolgs geworden und jetzt muss man nachsteuern und das gefällt den Leuten halt nicht. Ja, klar. Kann ich auch verstehen, aber wenn wir da nicht regulieren oder wenn wir da nicht mehr drauf achten, dann ist der Spaß in 1, 2 Jahren zu Ende. Dann ist Geocaching, wird mehr Reglementierung von außen erfahren. Also im letzten Jahr gab es ein Gespräch beim Umweltministerium in NRW, wo wir auch damals auch mit Leuten von opencaching.de noch dabei waren, wo es uns im Endeffekt gelungen ist, mit verschiedenen Absprachen zu erwirken, dass es nicht verfolgt wird, ein neues Gesetz da einzuführen. Ja, klar. Und das kriegt man vielleicht draußen nicht so mit, aber natürlich passiert das. Das passiert auch in Schleswig-Holstein schon oder in Niedersachsen. Ich weiß auch von Baden-Württemberg, dass da immer wieder Anfragen sind, wo die Leute, Jägerlobby oder auch andere Lobbys, versuchen, Geocaching zu reglementieren. Was ich teilweise auch nachvollziehen kann, wenn ich so manche Locations sehe, nachdem da gecached wurde, das muss ich echt gestehen, kann ich anders sagen. Na gut, kommen wir weiter. Hast du noch was? Oh ja, ich muss noch ein paar dringende, sonst echt. Also, könnt ihr nur live freischalten oder könnt ihr auch eine Uhrzeit reingeben praktisch? Also kannst du nur, wenn du davor sitzt, sagen, jetzt schalte ich ihn frei oder kannst du sagen, schalte oder ich klicke auf den Knopf und der wird aber erst um 8 Uhr freigegeben? Also es war ja vorhin die Frage nach, schaltet ihr abends oder auch frei, wenn... Stimmt, das war eigentlich die Antwort. Na, man kann die Sachen ja prüfen. und einfach sagen, ich lasse es aber noch liegen bis zum nächsten Morgen. Ja, aber dann du musst, kannst über Nacht liegen lassen, ja, und dann am Morgen. Aber du musst trotzdem aktiv. Ja, oder man sagt zu einem Kollegen, ich habe geprüft, kannst du bitte freischalten? Ja, okay, aber es geht nicht, dass du sagst, du trägst irgendwo ein 8 Uhr und dann geht das um 8 Uhr los. So in dieser Form nicht, nee. Was, ich verstehe die Frage hier gar nicht. Was haltet ihr von Events wie Geocache Awards? Was sind denn Geocache Awards? Was ist denn das für ein Event? Habe ich auch vielleicht noch nie sowas gehört. Wie Geocacher des Jahres, Geocache des Jahres, ja, das könnte sein, ne? Ah, okay. Ach so, bevor das jetzt noch 30 Mal gefragt wird, weil das wird oft tatsächlich oft gefragt. Wir springen jetzt mal ein bisschen, aber weil das ist eine Frage, die jetzt schon ganz oft kam, kann man sich so eine Location reservieren lassen? Für wie lange auch immer? Für einen Geocache jetzt? Oder? Ja. Wir achten schon drauf, dass wenn jemand an einem etwas längeren Multi arbeitet, ja, und sagt, jetzt ist aber gerade irgendwie Winter und Schnee liegt und ich kann nicht weiterarbeiten, ja, dann würde jemand kommen und da ein Tradi legen, das wäre natürlich blöd. Ja, klar. Also von daher achten wir da schon drauf, dass wenn jemand was angefangen hat, dass es auch zu Ende führen kann. Ja, aber wie machst du das jetzt rein praktisch? Also wenn der Owner das jetzt möchte, der plant jetzt einen ganz tollen Nachtcache, so wie es hier bei uns vor Ort war, und tatsächlich hat ihm dann einer da zwei Tradis mal zwischengelegt. Der hat die dann zwar dicht gemacht, nachdem sie miteinander gesprochen haben, aber genau. Wie hätte der das jetzt machen sollen? Also was ich manchmal habe, ist, dass jemand ein Listing anlegt mit den Punkten, die er schon mal abgelaufen hat, und mich dann anschreibt und sagt, kannst du die bitte mal prüfen, ob es da Probleme gibt, aber ich arbeite noch, bitte noch nicht freischalten, ich arbeite dran. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, sicher zu gehen, ja, dass man weiterarbeiten kann. Umgekehrt ist es, wenn jemand nicht fragt und dann alles fertig macht und vielleicht 100 Euro auch in irgendwelche Sachen reingesteckt hat und wir können es dann nicht freischalten, dann ist das Gejammer natürlich groß, kann ich auch verstehen. Aber wir können ja nicht da die Regeln umgehen. Ja, also klar. Das lieber vorher anfragen. Also immer das Beste ist tatsächlich mit dem Reviewer Kontakt aufnehmen, kann man so. Ja, und da ist es das Beste, gleich ein Listing anlegen und uns die GC-Nummer per E-Mail schicken. Okay. Das auf jeden Fall. Es gibt auch immer wieder natürlich die Anfrage, wo die Leute uns dann Koordinaten mailen. Dann bitten wir auch immer darum, Listing anzulegen, weil wir die sonst selber natürlich erstmal eingeben müssten, was auch sehr viel Zeit wegnimmt. Und wenn das Listing angelegt ist, dann taucht dieses auch auf bei der Abstandsprüfung von anderen Cache, also es wird dann schon berücksichtigt. Und dann können wir in dem Fall, falls das passieren würde, nochmal nachfragen, wie sieht's aus, wird dein Cache jetzt zeitnah fertig? Klar. Okay, aber wie gesagt, also Kontakt aufnehmen, alles andere funktioniert nicht. Klar. Die Frage kann ich sogar beantworten. Also wenn die Reviewer die Koordinaten von Mysteries nicht sehen könnten, würde das, glaube ich, nicht funktionieren. Du musst nämlich mittlerweile ja alle Punkte angeben. Du musst ja auch beim Multi-Final Zwischenstation alles angeben. Also. Die Frage ist auch schon uralt. Manche denken ja, wenn sie die Mystery-Koordinate eingegeben haben und man hat die gesehen, dass man das dann auch noch Wochen später, wenn man den Cache sucht, genau die Koordinate auswendig weiß. Klar, wenn ich jetzt ein fotografisches Gedächtnis hätte, dann würde es vielleicht funktionieren. Aber ich glaube, die Frage bezog sich wirklich eher drauf, ob du praktisch als Reviewer dann siehst, die wegen Abstandskonflikten. Ich glaube, das ist jetzt wirklich so eher gemeint. Klar, als Reviewer hast du doch ganz klar die Möglichkeit, du könntest dir sämtliche Mystery-Koordinaten ziehen. Die kriege ich heute Abend noch. Ja, wir können alle Koordinaten, alles, was eingetragen ist, können wir sehen. Das ist richtig. Ja, aber ganz müssen wir ja auch zum Prüfen. Wenn wir das angucken wollen, können wir das sehen. Aber wir laufen jetzt nicht beim Cache mit unserem GPS mit sämtlichen Mystery Finals der ganzen Welt durch die Gegend. Ja, aber jetzt, da muss ich dann auch sagen, sorry Jungs da draußen, aber ich meine, da gibt es genug Foren und Gruppen. Ganz der neu Scheiß auf irgendwelchen eine Events. Facebook-Gruppe habe ich auch gehört. Auf Events zettelweise verteilt wird die Mystery-Koordinaten. Also ich glaube, da sind die Reviewer dann echt noch die harmlosen. Und wenn einer sämtliche FTFs bei Mysteries in seinem Homezone macht, dann würde ich mal drüber nachdenken, ob da was nicht in Ordnung ist. Irgendwo habe ich gerade auch was gelesen. Ich weiß zwar nicht, ob das geht, weil ich bin kein Techniker. Mystery-Koordinaten oder Final-Koordinaten von unveröffentlichten Caches rauszufinden. Das scheint oder irgendjemand geschrieben, es geht. Es ist natürlich, entspricht oder widerspricht absolut den Terms of Use. Das heißt, wer dabei erwischt wird, ist dann natürlich erstmal doof dran. Ich habe aber keine Ahnung, wie das funktioniert oder ob es noch funktioniert. Also wenn einer das weiß, schicken wir ihm eine Anleitung hier im Chat, dann probieren wir das hier vor Ort mal aus. So, was haben wir noch? Publish-Datum? Ach so, das wäre schön, wenn man das angeben könnte, ja. Aber auch vermutlich nur gegen Absprache, ne? Kann man doch. Gibt es die Sache mit eckigen Klammern vorweg nicht noch? Nee, Reviewer-Note. Eine Reviewer-Note reicht eigentlich. Wenn unten reinschreibt, ich hätte gerne, dass mein Cache an dem und dem Tag abends irgendwie freigeschaltet wird, dann versuchen wir natürlich, das zu berücksichtigen. Mhm. Okay, also das ihr wisst. Das kriegen wir schon eigentlich meistens hin. Meistens mit den ganzen Adventskalendern klappt das eigentlich immer ganz gut. Ne? Garantiert. Setzt man sich halt einmal am Tag hin und macht dann jeweils die vom Tag einmal fertig. Hin. Okay. Zu dem Publishen vielleicht auch nochmal die Frage, ab wann ist es ein Mega? Bei 500 Willetens oder bei 500 Personen? Personen. Okay. Und wenn dann Jeremy selber hier ist, dann wird auch mal ein Vorevent noch ein Mega, habe ich auch schon daneben dürfen. Könnt ihr auch von unterwegs freischalten? Ja, warum nicht? Wenn man ein internetfähiges Endgerät hat, das damit umgehen kann, dann theoretisch schon, ja. Ja, ihr sagtet also, ja, dass ein Browser eigentlich reicht für die Arbeit. Browser reicht, ja. Und ich habe schon mal vom iPhone freigeschaltet, aber... Nachträglich. Nein, ich habe den Cache vorher geprüft und dann sozusagen auf Zeit freigeschaltet. Weil prüfen am iPhone oder das geht kaum. Aber nicht bei einem komplizierten Multi. Nee, hin und her scrollen, da bist du ja... Ja, also wenn es ein einfacher Draht ist, kann ich auch unterwegs mal checken. Aber ansonsten vorher prüfen und dann, wenn es um eine bestimmte Zeit geht, freischalten ist möglich. Du und dein iPhone. Geben Reviewer eigentlich ein Feedback an Groundspeak? Verbesserungsvorschläge, Infos von der Basis? Ja. Regelmäßig oder ist das dann auch in so einer Form von Treffen? Oder? Ja, bei Treffen natürlich auch, wenn... man die mal trifft, spricht man natürlich auch mit denen. Mhm. Es gibt ja auch die Möglichkeit, so mit denen natürlich zu diskutieren, mit allen anderen Reviewern, um dazu. Okay, aber sehen, da ist schon, ist, schon, dann, ist schon so ein Austausch drin. Da, ja, klar. Nur innerhalb von Deutschland, aber auch mit Groundspeak selber. Nee, Groundspeak selber auch, oder nicht? Ja, auch mit Groundspeak, ja. Okay. So, jetzt, oh, wir holen auf. Wir kommen unserer Fragen jetzt auch bald näher, wenn jetzt nicht noch, oh, jetzt kommt der nächste. Macht es Reviewern noch Spaß, Caches zu suchen und oder achtet ihr dabei verstärkt auf Fehler? Ja, das stimmt, das ist eine gute Frage. Also kann ich mir vorstellen, wenn du jetzt draußen bist und so einen Cache suchst, guckst du noch wie ein Cacher oder guckst du mehr wie ein Reviewer und guckst schon, Mensch, das hat er ja aber falsch formuliert. Das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Nee, ich verstehe die Frage nicht. Wenn du draußen einen Cache machst, einen aufwendigen Multi zum Beispiel, denkst du eher drüber nach, wo das nächste Versteck ist oder denkst du drüber nach, ob der das vielleicht hätte anders im Listing haben müssen, weißt du, so aus der Reviewer-Sicht sozusagen? Nee, aus der Cacher-Sicht. Also das scheiße ich persönlich, ich kann ja nur für mich sprechen. Wie geht's bei dir so? Ich auch, denke ich mal. Also wir cachen auch, muss ich sagen, auch nicht mehr so viel, was jetzt aber auch nichts mit den Reviewen zu tun hat. Wir sind zu Hause meistens eh nur auf Events und machen dann mal ein oder zwei im Umfeld. Oder wir sind im Urlaub auch cachen ganz viel. Und da achtet man, geht man als Cacher los. Da geht es mich dann im Ausland ja auch sowieso nichts an. Ja, stimmt. Ja, klar. Müssen die dortigen Reviewer dann sehen. Habt ihr denn noch eine spezielle Karten an sich? Also dieses, wir kommen gleich zu unserem Zettel, aber es macht nichts. Die Fragen aus dem Chat sind wirklich sehr aktuell. Das finde ich nämlich auch spannend, die Frage. Hat der Reviewer eine Karten an sich zur Verfügung, in der alle Caches inklusive Mysteries, Multifinals und Wegpunkte sichtbar sind? Und die zweite, was da so ein bisschen zugehört, wie kann man sich das Prüfen der Abstände vorstellen? Stimmt, das wäre mal eine interessante Variante zu wissen. Na, das Prüfen der Abstände ist ja eine rein mathematische Funktion. Das heißt, da die Koordinaten ja alle in der Datenbank sind, wird es halt frag mich nicht nach den Fachausdrücken, aber wird es halt bei im Server oder wie auch immer ausgerechnet. Wir bekommen dann so eine ganz, also so im Umfeld von 200-300 Metern eine kleine Karte, wo dann eventuell auch die kollidierenden Caches angezeigt werden. Das war's. Also wir haben keine Möglichkeit, eine Deutschlandkarte mit allen Wegpunkten uns anzeigen zu lassen. Das ist wahrscheinlich so, wie ich als normaler Nutzer einen Multi aufrufe. Da steht die Startkoordinate unten für mich sichtbar und eine Parkplatzkoordinate. Und ihr seht halt an der Stelle den eben wahrscheinlich noch den Nachbar-Cache und dann ist es gut. Genau. Ja. Du kannst dann eine Liste aufrufen, da steht dann drin, wenn es Abstandsprobleme gibt halt. Zu welchem Cache? In welcher Entfernung? Und also müssen wir ja sehen, weil sonst können wir keine Rückmeldung geben. Mhm. ich bin fasziniert. Also ich muss mal zwischendurch einfach mal Danke an den Chat heute sagen. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Ey, kommst du gar nicht hinterher, wenn die Frage stellt. Okay, aber ich mache erstmal die, die wir aufgeschrieben haben und dann unsere, weil sonst... ja, dann mach doch mal. Ja, ich muss mich auch beeilen, wenn wir uns kurz halten, sonst kommen wir echt nicht mehr an. Gibt es eigentlich auch mal Bilder oder Videos vom Review? Nee, soweit ich weiß, das ist nämlich geheim, ne? Also in Anführungszeichen jetzt geheim. Ich habe mal gehört, dass es sogar ein Event gab, nicht in Deutschland, wo mal Reviewen öffentlich gezeigt worden ist. Ob das mit Groundspeak abgesprochen war, weiß ich nicht. Mhm. Wir hatten es auch mal überlegt, das ist aber auch schon ein paar Jahre her, das zu machen, einfach um zu zeigen, dass es kein, also dass es nicht so ein Mysterium bleibt, aber inzwischen würde ich davon abgehen, bin ich davon abgekommen, weil es macht keinen Sinn, weil dann sehen es 2-3 Leute und die anderen 2000 fragen trotzdem noch, wie es geht. Also warum machen? Wenn du jetzt ein YouTube-Video hättest, können sie es sagen. Okay. Ich verstehe ehrlich gesagt auch, also ich verstehe die Frage. Ich fände dieses Video totlangweilig. Ich kann mir nicht vorstellen, was ich da Großes sehen soll. Da wird auf den Knopf irgendwann geklickt, freigeben und dann. Ich glaube, das wäre vielleicht mal ein Screenshot wert fürs Stashlab-Blog. Schau doch mal, ob du nicht vielleicht irgendwie einen hast, wo nur irgendwie 2-3 Nachbar-Tradis angezeigt werden, wo also keine Geheimnisse in dem Sinne ja sind. Vielleicht kannst du da ja mal irgendwie so einen Screenshot posten. Das würde, glaube ich, viele Leute glücklich machen. Das müsste ich bei Groundspeak anfragen, ob die damit einverstanden sind. Könnte ich machen. Das wäre echt eine Idee, ja. Ich habe so viele andere Themen eigentlich, die ich gerne schon beschrieben hätte und gerade überhaupt zu gar nichts kommen. Okay. Also selbst die Ankündigung für heute habe ich erst heute Morgen geschafft. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Die wollte ich schon am Wochenende raushauen. Und ich kann eins mal eben kurz klären. Nein, man wird nicht Reviewer durch Einladung von Groundspeak. Schreibt einer, man wird Reviewer durch Einladung von Groundspeak. Nein, so ist es nicht. Sondern? Das geht doch über eure Gruppe hier, denke ich. Nee, die Groundspeak sagt den und den, also fragt bitte den und den. Ja, das meine ich, aber in der Praxis ist es doch letztendlich so, dass die Reviewer den vorschlagen, oder nicht? Nicht unbedingt. Ach so, so hätte ich das bis jetzt immer gehört. Ah, okay. Nee. Also die Entscheidung behält sich Groundspeak vor. Oh, ich nehme alles zurück. Also stimmt tatsächlich. Habe ich auch wieder was Neues gelernt. Ja, wie auch immer der Kandidat dann an Groundspeak kommt, die entscheiden letztendlich, ob derjenige zugelassen wird oder nicht und bitten dann einen von uns, denjenigen halt zu fragen. Ja, okay. Ja, das ist auch neu. Wobei ich sagen muss, deswegen sollte er mich jetzt trotzdem nicht mit Y schreiben. Das ist schon fast ein Grund, ihm aus dem Chat zu fliegen. Bulli mit Y ist fast so schlimm wie Bulli mit Y. Fast aus dem Chat zu fliegen ist das. Ja, nachdem die Frage dann beantwortet wurde, kommt eben Jeremy mit dem Startpaket rübergeflogen und dann gibt es eine persönliche Einweisung. Gibt es den ersten Check über eine 5-stellige Summe. die Frage kommt immer wieder, Bezahlung. Soweit ich weiß, gar nichts, ne? Doch, eine Geocoin im Jahr, ne? Das würde ich ja nicht unbedingt als Bezahlung sehen, sondern als sowas wie ein Weihnachtsgeschenk, ein kleines Dankeschön. Es gibt ja von Groundspeak jedes Jahr eine Lucky Coin und da bekommen wir dann halt auch... die ist natürlich Millionen wert, vermute ich. Ja, und es war auch mal die Frage, dürfen wir die verkaufen oder sonst irgendwie? Ja, aber die Frage gibt es auch unter den Reviewern und Groundspeak sagt dann, es ist ein Geschenk von Groundspeak und jeder kann mit dem Geschenk machen, was er möchte. Also wenn Reviewer die dann bei eBay einstellen, dann ist es eben so. Wir bekommen dann halt, ich glaube, es gibt eine Shop-Version, die jeder kaufen kann und dann gibt es halt noch eine andere Version, die nicht jeder bekommt. Und haben die schon welche verkauft? Ich weiß von den Älteren, dass da welche verkauft worden sind, ja. Naja, gut, muss jeder von sich. Ich glaube, von der 2008, da habe ich mal eine bei eBay gesehen. Also, naja, ich weiß nicht. Ich gucke nicht bei eBay nach Coins, ich kaufe keine Coins. Also, eine geschenkte Coin zu verkaufen, nee, das geht bei mir auch nicht. Also, nee, weiß ich auch nicht. Und zahlt ihr für euren Player-Account dann, für Premium-Member? Oder ist das dann wenigstens umsonst? Solange wir Reviewer sind, ist unser Player-Account umsonst. Okay. Wo kommt das her, von mir? Klar. Ach, das ist das Scheiß hier, den habe ich noch nicht so lange. Ich muss mal den Sound eben runterdrehen von der Hölle hier. Vermutlich schicken mir jetzt alle irgendwelche Mails und deswegen piept der hier da und so, jetzt ist er ruhig. Was sage ich immer? Mystery, ja, was soll ich sonst sagen? Mystery. Mystery, ja. Wie heißt das anders? Mystery. Mystery. Mystery. Nicht Mystery. Ich nenne die, intern nenne ich die Scheißhaufen, weil ich mag diese Ratehaken nicht. Okay, bevor noch mehr Fragen kommen, können wir aufholen. Wie viel Prozent von den eingereichten Caches gehen so durch? Also die könnt ihr wirklich klicken und sagen, wunderbar, raus damit. Und, ne? Oder sagen wir, wie viel gehen nicht, ist die Zahl höher? Nee, sagen wir, wie viel gehen durch, ist die Zahl kleiner? Das ist eine gute Frage. Ich wollte schon mal eine Statistik machen, mach's aber dann doch nie. Also, ich wollte schon mal eine Strichliste machen. Manchmal ist es ganz komisch. Manchmal gehen alle einfach durch und alles ist okay. Und manchmal hat man so Phasen, da denkt man, das kann nicht sein, da ist ständig irgendwas. Wo natürlich auch die Owner meistens gar nichts für können. Wenn die einfach neu dabei sind, dann wissen sie nicht, dass da in der Nähe der Final von irgendeinem Mystery liegt, von dem wir noch nie gehört haben. Das, ja, solche, sag ich mal, erzähl mal außen vor. Also die Abstandsprobleme sind da schon der größte Anteil. Ich meine, weil Deutschland einfach sehr zugepackt ist. Wir haben hier allein schon eine sehr hohe Einwohnerdichte, viel höher als die USA und demnach auch viel mehr größere Cache-Dichte. Ich habe neulich mal sowas von 10% aufgeschnappt, was so auf Anhieb durchgeht. Wäre das auch so euer Gefühl? Ich würde sagen mehr. Es ist sehr unterschiedlich und es ist auch tagesabhängig oder also oder wochenweise abhängig oder vielleicht auch Jahreszeiten abhängig. Ich weiß es nicht, woran das liegt. Mhm. Das ist ja auch so, wenn schönes Wetter ist, dann ist ja Twitter und Facebook und auch geht sie kaum E-Mails tot. Mhm. Ja, und dann, also es ist wirklich, da bis kommt den ganzen Tag keine E-Mail rein, bis abends um 10, dann sitzen alle am Rechner und hacken rein und dann so. Und da scheint es auch irgendwie so eine Verbindung zu geben, dass Leute dann eben schneller was reinhacken und nicht mehr so drauf achten, dass alles korrekt ist. Und dann ist es auch fehlerbehafteter. Ich hatte vor 2-3 Wochen einen Powertrail, also Powertrail in Anführungszeichen, 10 Caches, die sind alle komplett durchgegangen. Also war alles sofort bereit zum Publishen, wo ich gedacht habe, wow, wo gibt's das noch? 10 Caches hintereinander und kein Abstandskonflikt. Ja, aber das war ein Stück auf dem Land irgendwo, wo einfach außenrum noch nichts lag. Also das kommt auch vor. Das schraubt die Statistik natürlich dann wieder nach oben, also die Positivstatistik. Aber wenn man nach NRW geht, da ist es, würde ich sagen, 10%, ja. Die haben extrem Abstandsprobleme da. Na, das waren auch neue Reviewer, wirst du jetzt meinst, die üben noch, die gucken noch genauer. Könnt ihr eigentlich auch TBs sperren? Habt ihr da auch irgendwelche Einfluss darauf? Nein. Also bei TBs haben wir eigentlich genau die gleichen Möglichkeiten wie jeder andere User auch. Mhm. Einzige, was wir noch können, ist halt den TB aus einem Cache rausholen und die Location auf Unknown setzen, wenn er verschwunden ist. Das kann ja sonst nur der Owner von dem TB oder der Owner von dem Cache. Ja, stimmt. Ja, wüsste ich auch. Und das können wir halt auch, wenn mir jemand anschreibt und sagt, der TB ist irgendwie aus dem Cache verschwunden. Mhm. Könnt ihr eigentlich die Location umsetzen, aber sonst können wir da nichts anderes machen. Mhm. Könnt ihr, wenn irgendwo um einen Cache wieder sehr viel Gerede aufkommt, die Watchlist leeren zu diesem Cache? Nein, auch das nicht. Wir können. Wir sehen auch nicht, wer auf der Watchlist drauf ist. Wir sehen nur das Gleiche wie alle anderen auch. So und so viele Users watching this Cache, aber wer das ist oder Möglichkeiten darauf zuzugreifen, das zu ändern, haben wir auch nicht. Ja, aber der Owner kann doch irgendwie, wenn das Premium only ist oder was, dann kann er doch irgendwie gucken, wer darauf zugreift, ne? Dann kann er sehen, wer darauf zugreift, aber nicht, wer auf der Watchlist ist. Ah, okay. Wenn ich auf der Watchlist bin, muss ich mir ja nicht mehr das Listing angucken, dann werde ich ja eh per E-Mail informiert. Ach, so kann man das umgehen, diese Spanner-Owner. Das ist gut zu wissen. Muss ich mal gucken, wo wir hier sind. Ach so, kann man sich den Reviewer aussuchen für seinen Cache? Also wenn ich jetzt so ein Listing einreiche, kann ich sagen, du sollst den reviewen oder? Eigentlich ist das nicht so gedacht. Es gibt eine Warteschlange dann halt pro Bundesland, wo alle Cache drinstehen, die reviewt werden wollen, die wir alle, je nachdem, wann wer Zeit hat, der Reihenfolge nach abarbeiten. Das wäre trotzdem ist es natürlich möglich, wenn jemand vorab eine Info möchte, ob seine Koordinaten noch frei sind, dann jemanden Reviewer anzuschreiben. Ja, es ging, glaube ich, schon um das Veröffentlichen selber. Und das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Ja, da gibt es irgendwann einen Reviewer, der nicht so genau hinguckt und da wollen dann alle hin. Und das, glaube ich, würde auch nicht funktionieren so richtig. Es ist grundsätzlich ist möglich, jemanden anzuschreiben, so wie Sander das gerade gesagt hat. Mhm. Aber wir merken das ja auch, wenn dann, also ich hatte dann auch irgendwann mal innerhalb von kurzer Zeit 3-4 Anfragen, immer auf die gleiche Masche. Kannst du mal bitte prüfen? Und eigentlich ist aber alles schon bereit, jetzt kannst du auch gleich freischalten. Mhm. Wo ich dann gesagt habe, nee, das, dann ignoriere ich das einfach, weil nicht, weil ich jemanden ärgern will oder so, sondern weil ich einfach sage, die Zeit ist mir dann zu schade dafür, da kann ich andere Dinge tun. Klar. Und ich finde es auch ein bisschen, es hat so ein bisschen was von Vordrängeln an der Kasse in der Warteschlange. Ja. Und das ist, also da ärgert sich jeder drüber, wenn, oder beim Autofahren mal eben noch schnell vorne vorbeigefahren und reingedrängelt. Das ist eine Frage vom Zwischenmenschlichen oder vom Miteinander. Und die Leute hat man immer. Länderübergreifende Multis. Wenn jetzt in Deutschland einer anfängt und dann die nächsten 6 Stationen in Holland sind, wer ist da zuständig? Der deutsche Reviewer? Gute Frage. Wie handelt ihr es in der Praxis? Ich würde dann in dem Fall, wenn das jetzt wirklich in Deutschland anfängt und in Holland endet, würde ich einen holländischen Kollegen bitten, da auch einmal rauf zu gucken. Da gucke ich einmal rauf, dann guckt er einmal rauf und jeder kann dann seine Kommentare dazu abgeben. Da kann man sich dann ja schon mit demjenigen zusammentun. Mhm. Hier kommt gerade die Frage, die war vorhin schon mal, macht es mehr Spaß, einen interessanten Cache zu reviewen oder eine Leitplankendose? Das ist überhaupt kein Unterschied. Tagesform abhängig. Ja, aber guckst du denn beim interessanten Cache anders drauf? Du kontrollierst doch eigentlich Abstandskonflikte, ob alles angegeben ist, ob die Attribute gesetzt sind, bla bla bla. Macht das jetzt vom Review einen Unterschied, ob das ein interessanter Cache ist oder nicht? Na, was ist denn ein interessanter Cache? Na, sagen wir mal Lost Nachtplace, Nachtcache Lost Place. So. Ist das dann spannender? Ist für mich ja vom Prüfvorgang, ich habe ja nichts von dieser Nachtcache-Feeling beim Reviewen. Also das macht keinen Unterschied. Es gibt halt Tage, da denke ich, jetzt sind mir die am liebsten, wo ich nur noch auf den grünen Knopf drücken muss. Und ich habe aber auch genauso viel Spaß, wenn es was Kompliziertes ist und der Kontakt mit dem Owner ist nett, dann helfe ich da auch mal gerne und suche mal eventuell sogar noch eine, wenn es einen Abstandskonflikt gibt, sage ich ihm, guck mal in die Ecke, da wird es noch passen oder so. Aber das ist wirklich so, wie man gerade drauf ist. Ja, das ist nicht unsere Aufgabe, aber wenn der Kontakt nett ist, dann macht man das auch mal gern. Ich muss mal gerade, ich sehe, es sind immer noch welche beim Mixer-Lehr-Chat, die da mal wieder mal aufschlagen. Ich schreibe mal eben rein, dass wir jetzt hier nicht sind. Kann ja mal passieren. Hast du noch was? Ja, oh Gott. Ich komm hier echt. Multitasking. Ich bin auf allen gleichzeitig. Aber wir kommen jetzt, wir holen jetzt langsam echt auf. Und zwar kommt das ja schon die ganze Zeit. Es kommt jetzt die letzte Frage, erstmal, die jetzt außer der Form kommt, nämlich. Guckt ihr auf Tippfehler, wenn es extrem ist? Ich habe es aufgegeben. Ja, man sieht es natürlich, wenn es auffällige Fehler drin sind, aber wir prüfen Cache nach den Guidelines und nicht auf Rechtschreibfehlern. Und wenn, da kann man nicht mit anfangen, das auf Rechtschreibung zu prüfen. Dann müsste man noch 1000 andere Sachen auch noch prüfen. Also ist wirklich, solange es verständlich ist. Muss man ignorieren, solange das alles. Was hat er hier noch? Was haltet ihr von, dass man, also letztendlich meint er mit der Frage, dass man erst, wenn man 100 gefunden hat, einlegen kann. Da kann ich immer schon selbst das beste Gegenbeispiel geben. Es gibt Leute, die loggen nicht. Die sind dann 10 Jahre dabei und dürfen keinen legen, weil sie keinen gefunden haben. Das ist nicht der Weg. Es wäre schön, wenn die Erfahrung hätten, aber das ist nicht der Weg. Es hat auch wenig Aussage. Es gibt aber tatsächlich Überlegungen in die Richtung. Es gibt Überlegungen, die Überlegung ist, wie kann man tatsächlich vor allem diese Anfängerfehler auch vermeiden, und die kann man vermeiden, wenn die Leute ein bisschen länger dabei sind. Aber ich habe noch nicht jetzt gehört, dass Groundspeak gesagt hat, das ist der Weg, wie man das schaffen könnte, wie man es erreichen könnte. Und ja, es gibt tatsächlich die Owner. Entschuldigung, der Spruch ist geil. Das sind keine Tippfehler, das ist verschlüsselt. Der ist wirklich gut, den muss ich mir merken. Entschuldigung. Aber dann können sie über die Zeit dann nur noch gehen, wenn sie. Ja, aber es gibt tatsächlich die Owner, die ganz neu dabei sind und geniale Caches legen, obwohl sie erst 20 gefunden haben. Ja, stimmt. So, da müsste man auch für die eine Möglichkeit finden. aber man sieht sie einfach nicht. Und es gibt auch die, die schon 5000 gefunden haben und immer noch 20 Fehler ins Listing bauen. Wem sagst du das? Ja, da gibt es echt beides. Demnach sehe ich da auch keinen, nicht wirklich viel Sinn darin, das dann auf 100 Pfund oder so zu begrenzen. Nee, also ich schon ganz oft welche, die haben irgendwie nur 10 Pfunde, ja, haben aber tolle Cash gelegt. Und es gibt auch welche, die haben schon 500, legen dann Cash und das sind. Ich glaube, da wird es auch keine noch gar nicht verstanden. Da wird es auch keine technische Lösung geben. Das wird immer die Community selber regeln müssen über die Logs. Ist okay, aber das ist wieder so eine philosophische Frage. Wir wollen ja heute hier praktische Fragen beantworten. Prüft ihr, ob Rätsel lösbar sind? Falls es nach einem Jahr noch keinen FTF gibt, was wird dann gemacht? Das ist eine gute Frage. Also wir gucken nicht bei, ich rechne nicht jede Rätsellösung nach. Wichtig ist, dass wir irgendwie eine Ahnung haben, wie das Rätsel zu lösen ist, um auch zu gucken, wie der Cache einfach funktioniert. Ja. Ob man da auch hinterher Koordinaten rausbekommt oder irgendwas, damit man auch die GPS-Nutzung auch dabei ist. Das ist ja auch ein Grundbestandteil eines Cache, dass es nicht nur eine Bildersuche oder was weiß ich was ist. Mhm. Und ja, aber ich rechne jetzt nicht jedes Rätsel explizit nach, ob das wirklich ausrechenbar ist. Und wenn der Ona mir dann die Lösung sagt, kann ich ja auch nicht immer beurteilen, ob das für jemanden, dem sie jetzt nicht gesagt wurde, irgendwie lösbar ist. Das ist vielleicht ja auch nicht mehr so einfach, das herauszufinden. Ja, also macht ja letztendlich keinen Sinn, wenn er dann ja nicht gefunden würde. Ja, und ist sonst dann Ona sein Problem. Mhm. Also, das würde ich jetzt auch gar nicht so ignorieren. Ja. Ja. Dafür. Das ist ja, ich glaube, Kai hatte das mal in seinem Blog geschrieben, also Stördeprieger, dass wir lernen müssen, Dinge zu ignorieren. Also das, ja, das stimmt. Früher war ja immer, ich muss meine Homezone frei bekommen. Ja. Nee, das ist nicht mehr der, da macht man sich keine Freude mehr. Also man hat mehr Spaß, wenn man eine gesunde Einstellung zum Ignorieren entwickelt. Ich lese gerade noch im Chat hier die Antworten. Also es ist schon so, es steht auch inzwischen die Guidelines drin, dass der Owner schon in der Review-Note vorher erklären soll, wie das Rätsel funktioniert und wie der Lösungsweg ist. Mhm. Ob dann der einzelne Reviewer jeweils danach rechnet oder nicht, das machen einige halt verschieden. Ich mache das manchmal auch nach Tagesform. Also wenn ich jetzt sage, ich rechne nicht nach, dann mache ich hier gerade die Einladung für alle. Ja, aber das, hier was runterzuschieben, dann muss ich das vielleicht demnächst doch mal nachrechnen, also grundsätzlich. Aber auch das löst sich oft über die Community. Das heißt, das merkt einer, dass das Rätsel gar nicht funktioniert und das geht dann ja auch über Logs, also ja. Kommt auch immer auf den Einzelfall drauf an, wenn man irgendwie das Gefühl hat, da könnte irgendwas nicht stimmen. Mhm. Vielleicht auch nur, weil der Owner sich irgendwie vertan hat oder verrechnet, dann kann man das schon mal nachprüfen. Die Frage ist ja, was ist das Problem dabei, wenn da ein Fragezeichen liegt und keiner schafft es, dieses Rätsel zu lösen oder vielleicht nur einer. Oder naja, so. Dann geilt sich das grüne Forum hoch und dann verbreitet sich das und alle wollen den dann unbedingt lösen. Das typische Geocaching. Ja, wie hieß das Bully-Treff irgendwann mal, der eine Gradi, wo was weiß ich, wie viele Hunderte dann hingefahren sind. Nein, aber dann liegt halt da ein Cache, aber das stört ja keinen. Also rein außer mental dann vielleicht ein bisschen oder so von der, weil es in der Homezone eben einen Fleck gibt. Es tut ja keinem weh. Ja klar, sehe ich auch so. Also ja, dann ist das halt so. Das ist so ein bisschen auch, also zum einen die Ignoranz, zum anderen aber auch die Toleranz lernen, dass es Leute gibt, die Geocaching einfach ein bisschen anders spielen als man selbst. Und man selbst spielt es ein bisschen anders, als es andere erwarten. Aber jeder kann es so spielen, wie er möchte. Und das ist so, da muss man so eine Coolness dazu, eine Haltung entwickeln, die einem ermöglicht, andere so sein zu lassen, wie sie sind. Das ist gut, schade, dass wir noch was haben, dass wir ein geiles Schlusswort üben. ich stelle jetzt die letzte Frage von dieser Seite und dann ist Marco wieder dran. Wie groß ist der Entscheidungsspielraum oder ist man gezwungen, die Guidelines wortwörtlich auszulegen? Und damit ist das erste Blatt durch. Hey. Kannst du die Frage präzisieren? Es ist einfach, es gibt ja Guidelines, habt ihr Möglichkeiten zu sagen, naja, die Guideline sagt das, aber ich, naja, guck da nicht so genau hin. Die Straßenkappe, die eingegraben werden muss. Genau. Ich sag mal, vergraben ist ja mittlerweile nicht mehr erlaubt, was also selten dämlich formuliert ist irgendwie. Und danach ist ja ein Vermessungspunkt, den ich so in den Boden drücke, den ich im Geocaching-Shop vorher teuer gekauft habe, nicht mehr erlaubt. Dürft ihr jetzt offiziell da die Augen zudrücken oder nur inoffiziell? Ich würde mal sagen, in 90% der Fälle weiß ich ja gar nicht, dass dieses dass dieser Vermessungspunkt in den Boden gedrückt ist, weil der Owner mir das ja nicht mitgeteilt hat. Und ich vielleicht das aus dem Listing und dem Hint gar nicht ersehen kann. Oh, jetzt machst du aber. Jetzt habe ich dir das dazu geschrieben. Was ist da? Ja, wenn du das dazu schreibst. Ja, dann darfst du dann noch die Augen zumachen oder nicht? Ich meine, wenn der Erste jetzt ein SBA lockt, dann darfst du es vermutlich nicht mehr. Das ist klar, da gibt es ja einen Kläger in Anführungszeichen. Aber was ist bis dahin? Früher war es ja, erzähle ich ja nichts Neues, früher war es ja so, dass die Reviewer schon mal die Augen wirklich bei meinem Lost Place dann doch schon mal, dass sie gerade keinen guten Blick hatten. Wie ist das jetzt mit solchen Kleinigkeiten? Bei den Themen, die aufpoppen, also sprich ins große Bewusstsein auch außerhalb vom Geocaching kommen, können wir keine Augen mehr zudrücken. Das ist vollkommen klar. Es geht jetzt wirklich so, wie er sagt, genau. Er hat da es gibt ja diese kleinen Gullis, so 10 cm Durchmesser, diese Dinger, die du so rausziehst und da ist was drin. Und wenn du den selber verbuddelt hast, das ist ja grundsätzlich, wäre das ja jetzt verboten. Was ja ziemlich albern ist, ehrlich gesagt. Ich finde das immer ganz spannend, wenn ich war jetzt 3-mal in Amerika und bin dann auch mit ausländischen Kolleginnen, also Review-Kollegen, dort reviewen gegangen. Nicht nur Amerikaner, weil man trifft ja auch manchmal noch ein paar andere, bei der Blockparty waren ja auch aus anderen Ländern welche da. Und dann geht man doch mal auch zusammen cachen. Und hatte ich eine Situation, wo auch so ein Röhrchen im Boden gesteckt war. Und die Reviewerin von dort hat gesagt, das wäre eigentlich nicht in Ordnung. Ja, okay. Und dann habe ich gefragt, wie so ein Paddling im Boden stecken, gibt es bei uns ganz viel. Und dann sagte sie, das wusste ich auch nicht, es sind ja dann gewisse Sprachprobleme. Die eigentliche Regel heißt, Geocaches don't break the ground oder are not breaking the ground. Ja. Das heißt, der Boden wird nicht angegriffen. Mhm. Das hat eigentlich den Hintergrund, dass um das Spiel sauber und auf lange Sicht unangreifbar zu machen, darfst du keine Schäden anstellen. Ja, klar. So, und damit gehört auch dazu, Amerika ist es nochmal ein bisschen anders oder extremer wie bei uns, dass der Grund eben jemandem gehört und du da gar nichts machen darfst. Teilweise noch nicht mal betreten, je nach Land. Gut, da bist du auch erschossen dann. Ja. Also da habe ich auch schon Situationen erlebt, jetzt nicht mit Gewehr, aber wo es sehr unangenehm war, hier hätte einen niemand gestört, aber dort ja. Und da habe ich mir das nochmal bewusst gemacht, ja, im Endeffekt geht es ja darum, wenn was auf eine Art und Weise versteckt ist, was bei uns ja auch sehr beliebt ist, dass man lange suchen muss, da richtet man viele Schäden an. Also die suchenden Cacher hinterlassen dann oftmals ein ich weiß, Chaos. Also da gibt es auch Bilder, wo Steinfelder ausgeräumt worden sind und so weiter und so fort. Dann ist dieser Cache nicht geeignet. Punkt. Weil es bringt Geocaching in Verruf oder wirft ein schlechtes Bild auf Geocaching. Na gut, den Teil kann ich verstehen. Aber es ist halt, aber wenn das Ding jetzt eingebuddelt ist, der Hint ist auch vielleicht noch eindeutig, was ja heute viel wert wäre, wenn Hint eindeutig ist, muss man ja auch sagen. Es geht ja auch jetzt nicht, wir wollen es nicht an dem einen Beispiel jetzt aufgreifen. Es geht einfach darum, habt ihr noch einen gewissen Ermessungsspielraum überhaupt oder ist es wirklich, kommt dann gleich Groundspeak mit der Keule und sagt, das geht so gar nicht. Es kommt auch auf die Fälle an, ne? Also wenn mir jemand in die Review-Note schreibt, der Cache ist vergraben, dann bitte ich ihn immer, das zu ändern. Ja, klar. Vor der Freischaltung. Aber wenn, es gibt so Sachen, da ist natürlich Spielraum drin. 160 Meter sind mit einem Gerät gemessen 160, mit dem nächsten sind die Koordinaten ein bisschen anders, sind es nur 155. Da muss man sich dann auch nicht wegen 3 Metern oder 5 Metern da. Also, dass man im geringen Umfang habt ihr noch so ein bisschen wenigstens. Man muss jetzt auch vorsichtig sein, dass die Leute das draußen nicht falsch verstehen und morgen ruft die an, 100 Meter oder 160, das ist jetzt auch nicht cool. Aber so einen gewissen Spielraum, der ist doch noch da, oder nicht? Also, kleinen Rahmen. Also beim Abstand auf jeden Fall. Das kriegt, glaube ich, auch jeder mit, dass wir da mal bei 155 Meter sagen, das ist kein Ding. Wobei ich mache dann einen Unterschied, wenn es Abstand ist zum eigenen Cache. Also Tradi zu Tradi, eigenes Ding. Okay, dann das ist klar. Die eigenen, das sollte da man schon rechnen. Denke ich mir auch, nee, das muss nicht sein. Aber ansonsten beim Vergraben, ich denke, das ist halt ein Thema, das wird immer stärker werden, gerade die Waldbesitzer, Und ich bin auch schon mal in so ein Loch getreten, wo ein Cache verbuddelt war. Ja, also ich glaube, ums Vergraben, da brauchen wir auch gar nicht diskutieren, da ärgere ich mich auch als Cacher drüber, weil ich da rumbuddeln muss. Das ist einfach eklig. Ja, aber nicht jeder. Und ich habe auch in früheren Zeiten Caches gefunden, wo natürlich irgendwie gegraben war. Und das war auch in Ordnung. Also es war nicht in Ordnung, sondern es war irgendwie toll gemacht und man hat es toll gefunden. Aber heute würde ich auch sagen, also wenn was drüber liegt, Laub und ein paar Holzstücke, das finde ich jetzt auch nicht so tragisch. Aber wenn es wirklich gebuddelt ist, würde mich selber auch stören. Ja. Es gibt ja immer die Ausnahme und das gilt ja auch für dieses berühmte Thema Nägel in Bäumen. Da kommt gerade die Frage passend zu von TJ. Lass uns lieber über Schrauben reden. Schrauben, ja. Ist egal. Uns ist es im Endeffekt alles egal, wenn die Genehmigung vom Eigentümer vorliegt. Mhm. Gerade dieses Thema, ob verbuddelt oder nicht, oder Nägel oder Schrauben in Bäumen oder nicht, wird ja immer ausgelegt, das tut den Bäumen doch nichts, das macht den Bäumen nichts aus. Das mag vielleicht sein, dass ein Baum deswegen nicht stirbt, aber es ist fremdes Eigentum und damit Sachbeschädigung. Und das ist das Thema. Diesmal ist es ein Baum, keiner kann aber entscheiden, ist es ein Furnierbaum oder ist es kein Furnierbaum. Also Furnierbaum heißt, kann daraus ein teures Furnier hergestellt werden, dann ist ein Baum schon mal locker ein paar tausend Euro wert. Und wenn ich einen Nagel reintreibe, dann ist er eben 100 Euro noch wert. Ja, da gibt's ja, also ich sag mal so, man muss jetzt auch mal ein bisschen unterscheiden, das ist vielleicht auch mal wichtig, um es mal draußen zu geben. Da muss man natürlich als ein Reviewer sowieso schon mal eine andere Sicht haben als der normale Bürger. Ich gehe da anders rein, weil ich komme vom Dorf und ich kenne Waldbauern, die interessiert das ein Scheiß, ob da ein Nagel ist oder nicht. Ja, es mag dann irgendeinen Teakholzbaum geben, wo das vielleicht wichtig wäre, aber grundsätzlich, ja, aber ich kann verstehen, wenn ein Reviewer das so ankommt, dass der da anders darauf reagieren muss als ich. Das muss man vielleicht auch mal nochmal so ein bisschen rausstellen, dass das einfach eine andere Sicht sein muss. Weil die Regeln einhalten oder die Regeln überwachen, müssen da natürlich anders mit umgehen als wir, die sie mal ignorieren. Wir kennen natürlich auch den Waldbauern dann nicht persönlich. Wenn der Cache irgendwo ist, wir sitzen auch nur vor dem PC und sehen, da ist was. Machen, ja. Das musste schon der Owner klären. Und wenn hier wird im Chat gerade angesprochen, dass Eigengott verlinkt hat zu einem Artikel. Den habe ich auch gelesen. Und das Spannende war, dass der Eigentümer des Waldes eigentlich positiv eingestellt war gegenüber Geocaching. Aber er ist nicht gefragt worden. Und war dann sauer und hat alle anderen auch archivieren lassen. Stimmt. Und das ist das Ergebnis, was wir in den letzten anderthalb Jahren, wo wir das Gespräch suchen zu Jägern, zu Förstern, so wie auch immer, also wo wir es intensiv suchen, immer war. Bitte fragt vorher. Ja. Wenn ihr vorher fragt, ist es in der Regel kein Problem. Gut, es gibt die Ausnahmen, wo gesagt wird, nein, ich möchte das nicht. Aber dann hat er auch bitteschön kein Cache zu liegen. Dann ist es einfach zu akzeptieren. Ja, klar. Ich habe auch schon das Falsche gesagt. Ich werde jetzt gerade da umgebracht, weil es muss nicht Teakholz sein, auch Eiche, Ahorn, Buche, Walnuss, Esche etc. Ja, natürlich Birke auch noch. Ist so eine philosophische Diskussion und da gibt es sicherlich verschiedene Ansichten. Aber wir haben immerhin rausgefunden, als Reviewer kann man es nicht durchgehen lassen. Punkt. Ich glaube, das trifft es auf jeden Fall schon mal. So, machen wir weiter. Hast du deinen analogen Zettel jetzt endlich fertig? Jetzt machst du mal weiter, wenn ich mir was zu essen hole. Wie oft tauschen sich die Reviewer untereinander aus? Also ihr hattet ja vorhin schon mal so ein Treffen angesprochen, dass es das gibt, ist also kein Geheimnis. Wie oft kommt sowas vor? Multitasking-fähig. Der linkt uns ab. Doch, habe ich hier. Also... jetzt hört auch niemand mehr zu, jetzt machen die hier alle irgendwie Essen oder so. Also nee, Fußball fängt an, oder? Ich keine Ahnung. Auch das noch? Oder hört auf? Guck mal da, die Taube. Ich bin schon gespannt auf das Essen. Ja, okay. Na, wir kommen dann langsam voran, ich meine, irgendwann muss nur die Frage mal durch sein. Ja. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich muss jetzt hier, ich höre mal kaum. Also wir stehen eigentlich schon relativ kontinuierlich mit anderen Reviewern in Kontakt über Internet. Mhm. Und ja, dann kann man sich mit denen austauschen, kann auch mal besprechen, wenn man so einen Fall hat, wo man sich nicht ganz sicher ist mit den anderen. Und ja, dann gibt es ab und zu natürlich auch richtige Treffen. Je nachdem, wie weit man dann auseinander ist, dann auch etwas seltener. Ich glaube, Andreas hatte vorhin schon mal gesagt, dass wir in den letzten Jahren immer einmal im Jahr so ein deutschlandweites Treffen gemacht haben. Und es natürlich auch die Möglichkeit gibt, in den einzelnen Bundesländern in den Bereichen nochmal sich eher zu treffen, weil man da nicht ganz so weit fahren muss, wenn jetzt alle aus ganz Deutschland anreisen müssen. Und wir sind ja mittlerweile regional aufgestellt, das heißt, Sanne und ich sind wir sind für den Norden zuständig, oder wir reviewen im Norden, aber auch nur noch im Norden. Und dadurch, dass wir sind zwar in Deutschland 60 Reviewer, aber im Nord-Team sind wir momentan 8 Reviewer. Und da ist dann auch der Austausch einfach schneller, einfacher und intensiver. Also das heißt, wir tauschen uns nicht mehr mit allen aus. Haben wir auch noch, aber die schnellen Geschichten laufen dann mit denen man am meisten zu tun hat. Zu den schwarzen Listen mit den Namen und sowas dann. Nein. Wir haben tatsächlich keine schwarze Liste. Nein. Aber man erzählt sich dann schon auch Geschichten, was einem dann schon mal widerfahren ist. Mhm. Ja, das passiert schon. Okay. Ja. Wie viel Kontakt habt ihr denn zu den Betreibern Hamsterräder in Übersee? Habt ihr da regelmäßig Kontakt, dass ihr da irgendwelches Feedback schickt oder so? Oder kommt das eher selten vor? Was wäre jetzt eine befriedigende Antwort? Dreimal die Woche? Weiß oder? Nicht, das war keine Frage von mir. Also, ich weiß ja nicht, was hinter der Frage steckt. Also wir können die jederzeit anmelden. Die mailen uns auch manchmal an, wenn sie eine Frage haben. Ja, und dann kommen die ja auch regelmäßig rüber nach Deutschland, dass man Kontakt hat. Oder es ist natürlich auch dann nett, mal zur Blockparty zu fahren und Kontakt zu denen zu haben, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ist die Frage dann, ist das nicht deine Frage? ich denke, das ist okay. Es geht eigentlich nur darum, ob ihr jetzt eigentlich wirklich da Kontakt hin habt oder ob ihr hier euer eigenes Ding machen könnt, ohne dass es von drüben beobachtet wird. Nee, das geht nicht. Also wir können unser eigenes Ding machen, aber spätestens, wenn dann jemand kommt und sagt, der macht da sein eigenes Ding, dann melden die sich auch. Und wie ist das so mit den Differenzen? Zum Beispiel, es war ja mal zeitlang der Abstand zu den Bahnlinien ein heißes Thema. In Amerika gehört ja irgendwie, weiß nicht, was war das, 100 Meter rechts und links der Bahnlinie, ja, ist irgendwie Todeszone. 46? Da ist übrigens, 46? Da ist übrigens gerade echt passend zu einer Frage gekommen, ob eine Zweigstelle von GS in Deutschland geplant ist. Ja, seit 2 Jahren. Also, aber es ist tatsächlich... Oder 2,5 Jahren, keine Ahnung. Geplant, ja, ob das jemals kommen wird, ist eine andere Frage. Aber okay, aber Sie denken zumindest mal drüber nach über sowas. Ja. Sie denken schon länger drüber nach, ja. Das hat Brian auch mal sogar auf dem Mega-Event damals in der Schweiz hat er das sogar gesagt, dass sie dabei sind, das zu planen, aber wie das dann aussehen soll und wann es soweit sein soll, wissen wir auch nicht. Ich kann auch nicht sagen, dass man mich essen hört. Ja, also nur kurz zurück zu dieser Todeszone von 46 Metern. Hier in Deutschland ist das ja ganz anders. Das ist ja gar kein Problem, wenn ein öffentlicher Gehweg am Bahnsteig irgendwo oder an der Bahntrasse entlang geht, dann kann man da halt auch einen Cash hinlegen. Heute, das ging ja eine Zeit lang nicht. Ich glaube, das wird uns noch ein paar Jahre verfolgen, dieses Mysterium. Das war eines der größten Missverständnisse in der Auslegung der Guidelines. Das war einfach nur ein Beispiel. Ich will jetzt nicht aufreiten. Ich sage ja nur, aber nicht nur von unserer Seite, weil da hieß ja, wir müssen die Guidelines einhalten und es stand ja so in den Guidelines, sondern auch, weil die Amis sich gar nicht vorstellen können, dass es bei uns anders ist. Mhm. Haben die uns gesagt, ihr müsst es einhalten. Und wir haben aber sozusagen, bis wir dann das gegenseitig erklärt haben, dass es für die nur relevant ist, weil es bei denen Gesetz ist, bei uns aber überhaupt gar nicht zum Tragen kommt. Das hat halt ein paar Jahre gedauert und dann war das kein Thema mehr. Mhm. Und von heute auf morgen mussten wir nicht mehr auf den Abstand zu Bahngleisen achten. Wir müssen nach wie vor darauf achten, dass kein Cash auf den Bahngleisen ist. Was auch vorkommt, also oder was eingereicht wird, ja. Also, die Deutsche Bahn hat das nicht so gerne. Ja, da gab es ja auch schon mehrere Vorfälle. Ja. Im Stuttgarter Bahnhof, Hauptbahnhof war, glaube ich, mal eine. Stuttgart, Karlsruhe, Berlin, Hannover. Wo das Bombenräumkommando kam und diverse andere Städte auch. Und da achtet man schon drauf. Aber wenn der Wanderweg nun mal neben der Bahnstrecke langläuft. Besteht Schotterbereich, ist Personengleis, gleich Notbremse und Polizei? Ja. Ja, nee. Klar. Ja. Doch, also es ist irgendwie... Ich habe einen ICE angehubt, also der ist weitergefahren. Nee, der konnte ja nicht so schnell bremsen. Der kann auch nicht so schnell bremsen. Der hat aber auch dann keine Vollbremse gemacht, nachdem ich... Ja. Also, aber du weißt nicht, ob er dann nicht ich glaube, in Bescheid gesagt hat und hinter ihm war dann die Streckensperrung. Kam noch ein Zug? Wenn nicht, dann hast du vielleicht die Streckensperrung. Das kann natürlich sein, das war mir auch peinlich. Ich gebe zu, aber ich habe es nur mal gemacht, also muss ich dazu stehen. Ich hatte keinen Bock, außen rumzulaufen, bin ich einmal da. Kommt man ein paar hundert Meter in beide Richtungen gucken. Also ganz ehrlich, im Prinzip war es jetzt nicht so. Also ich fahre selten Zug, aber ich hatte doch schon mehrfach dann Personen im Gleisbett und Sperrungen. Ja. Ich mache Verspätung deswegen. Ich mach's nie wieder. Gleise und der Schotter daneben gehören der Bahn und da muss man nicht drin rumlaufen, sondern es kein Cash reinlegen. Öffentliche Bekenntnisse sind ja gerade in, ne? Ja? Von wem? Nein, so gestern war doch da. Fahrradfahren und sowas, ja. Ach so, ja, das stimmt, ja. Das, ja, bei mir ist es eigentlich, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Die Bude sitzt jetzt gerade mit der sieben schwänzigen Peitsche da und geißelt sich. Ja. Heike schärft oben das Messer. So, wir kommen jetzt an unserer Liste gut voran, weil wir viele Sachen tatsächlich schon angesprochen haben hier aus der Live-Liste. Könnt ihr mal so ungefähr angeben, wie viel Arbeitsaufwand pro Woche oder pro Monat ihr so reinsteckt in die Reviewer-Tätigkeit? Oder lieber nicht? Kann ich schwer sagen. Es ist bei mir doch relativ unterschiedlich, weil es auch mal davon abhängt, wie viel gerade auf der Arbeit zu tun ist, was man sonst für private Termine hat. Und da kann es schon mal vorkommen, dass ich eine Woche lang irgendwie jeden Abend da 3 Stunden sitze und mal andere Wochen, wo ich dann vielleicht nur mal 3 Minuten meine Mails gucke und sonst nichts mache. Das kann ich deswegen sehr schwer irgendwie so mit einer durchschnittlichen Uhrzeit beziffern. Sehe ich genauso. Es gibt einfach Phasen, wo man enorm viel dabei ist und dann muss man aufpassen, dass man nicht in sowas wie ein Reviewer-Burnout reinrennt. Und dann kann es auch einfach sein, dass man oder dass ich 1-2 Wochen wirklich nur das Nötigste mache. Und das ist ist auch schon ein bisschen, wenn man dann einen Cache in Bearbeitung hat, dann wartet der Owner halt auch dummerweise ein bisschen länger, aber dann ist es eben so. Wo ist bei euch so die Schmerzgrenze, wo ihr einen Cache nicht mehr freischaltet, wenn einfach eigentlich kein triftiger Grund vorliegt, aber einfach zu viel Blödsinn bei ist mit blödsinnigen Attributen, viele Rechtschreibfehler, sodass man Text kaum noch versteht und so weiter. Wo sagt ihr, nee, jetzt mach's erstmal ordentlich? Also wenn der Guidelines, wenn die Guidelines her in Ordnung ist, wenn das jetzt ein Tradi ist und ich man irgendwie schon, denke ich ja schon erstmal, dass man den irgendwie finden kann, auch wenn die Beschreibung irgendwie da halb unverständliches Kauderwelsch ist. Raus mit. Würde ich erstmal dann trotzdem freischalten. Es gibt ja keinen triftigen Grund, das nicht zu tun. Aber macht ihr euch danach die Mühe, da ein paar Hinweise zu geben, als Reviewer nur vorab und dann trotzdem freigeben? Also ich habe, glaube ich, schon mal einen Owner darauf hingewiesen, dass es Cache heißt und nicht Kach. Das habe ich, glaube ich, mal gemacht. Habe es dann aber auch irgendwann aufgegeben. Das. Genau. Das, also früher war das noch möglich. Da ist es vielleicht 1-2 Mal im Monat passiert und heute kannst du jeden 5. Cache anschreiben und sagen. Das ist echt schlimm geworden, ne? Ja. Das stimmt. Das sehe ich auch so. Es gibt eine Sache, wo ich sage, wird nicht sofort freigeschaltet. Ich weiß aber gar nicht, ob die Frage in die Richtung ging. Wenn zu viele unnötige Sachen im Listing stehen, also Sachen, die nichts mit dem Cache zu tun haben, Beschreibung oder, ja, da kommen wir auch zu dem Punkt, bei uns heißt es ja Agenda, was zum einen Werbung bedeutet, zum anderen aber auch Hinweise auf, wie toll dieser Verein hier arbeitet oder so. Ne? Man kann darauf hinweisen, dass das Gelände ist von dem Kleintierzüchterverein, aber wenn dann noch mehr drin steht wie und der Vorsitzende oder hier könnt ihr euch noch mehr informieren und geht doch hin und guckt euch das mal an, wie toll das ist, da könnt ihr mitmachen, dann ist es für uns eine Form von Agenda, weil damit möchte jemand mit diesem Cache was erwirken, bewirken und dann sagen wir, nee, das muss raus aus dem Listing. Hat einfach den Hintergrund, wenn das zugelassen wäre, dann würde jeder zweite Cache irgendwie auf was hinweisen. Und den die Fokus, religiösen sind besonders schön, ja. Den Fokus wegnehmen vom Geocachen, also und das täte der Plattform, glaube ich, nicht gut. Also dem Spaß am Cachen. Bei den religiösen ist es so, da muss man immer gucken, ist es eine Agenda, wo jemand versucht, hier, jemanden zum Glauben zu bekehren oder wegzubringen vom Glauben, dann ist es eine Agenda. Wenn es eine reine Bibelgeschichte ist, also guckt nach, was in dem Vers steht, dann ist es, die Bibel ist ein Buch. Ja, klar. Aber wenn, solange nicht drin steht, haltet euch dran oder sonst. Also, nicht, ist es nicht, wiederum solange keine. Ich, solange ich nicht in meinen Kampf suchen soll, ist das alles nicht so schlimm, ja. Das würde bei uns schwierig werden. In Amerika könnte ich mir sogar vorstellen, dass es dann auch eher als historisches Buch noch gelten würde. Oh Gott. Nein, um Gottes, es war jetzt es ist eine reine Vermutung. Keine Ahnung. Aber kann man von ausgehen, ja. Maxwell, ist das auch ein Reviewer? Maxwell Smart, ja. Der hat in der Gegend ein Bild der Dosenfischer-CD verboten, Werbung. Da grundsätzlich ja, weil es ist. Das war schon hart. Es ist natürlich was nichts mit dem Geocache zu tun hat. Auf der anderen Seite hätte ich jetzt gesagt, würde ich dem Owner dann empfehlen, sich die Genehmigung einfach zu holen von Groundspeak. Aber es ist nicht verkehrt. Nur bin ich mir sicher, dass Groundspeak dafür eine Genehmigung gegeben hätte. Das denke ich doch auch mal, weil die sind ja nun Kult, das hat ja nichts mit Geldverdienen zu tun, was die da betreiben. Also die stecken ja mehr Geld da rein, glaube ich, als sie da mal rauskriegen. Wie gesagt, Agenda geht nicht ums Geldverdienen, sondern es geht um eine Message, die man damit verbreiten möchte. Und aber Groundspeak ist bei Dingen, die Geocaching betreffen, relativ großzügig. Von Nike gab es auch mal Caches? Von wem? Nike, schreibt gerade einer, es gab mal in Deutschland Caches von Nike. Also ich habe auch schon mal Dosen mit Werbung gefunden, wo es auch im Listing zu erkennen war. Ja, das sind aber, das war mal. Ich glaube nicht, dass es heute noch so. Ja, es gibt auch die Fälle, wo Groundspeak tatsächlich in Zusammenarbeit mit irgendeiner Firma. Ape ist wie zum Beispiel die Ape Cache damals gemacht hat. Und das ist einfach die Entscheidung Groundspeaks und jeder kann da bei seiner Idee, die jetzt beim Reviewer da nicht durchkommt, an Groundspeak schreiben und sich dann eine Genehmigung holen. Ich muss gerade lachen, weil jetzt kommen echt witzige Fragen. Also, hört ihr Reviewer die Dosenfischer auch gern? Ich glaube, das sind so, das ist okay. Das fragen wir die beiden mal, wenn sie zu unserer normalen Gästerunde kommen. Aber das lassen wir ein bisschen aus. Was ist euer Lieblingssong? Das lassen wir jetzt mal ein bisschen außen vor, weil das ist jetzt doch, wir wollen ja heute die Zeit nutzen, Solltest dir ein Poesiealbum anschaffen, dann können wir uns da eintragen und dann kannst du das nächste Mal vortragen. Genau. Nee, wir wollen ja heute auf Reviewer eingehen im Prinzip und nicht auf die beiden als Cacher. Von daher müssen wir so ein bisschen mal versuchen, sonst kommen wir ja gar nicht zum Ende heute. Deswegen die Frage fand ich irgendwo auch schon süß, also von daher. Ab wann reagiert ihr denn, wenn euch ein Cache gemeldet wird, zum Beispiel per E-Mail? Dass ein Owner nicht mehr aktiv ist und die Dose feucht ist und so weiter, schreitet ihr da schon ein oder sagt ihr, nee, erst wenn wirklich nichts mehr geht? Bei unserer Frageliste. Ja, ich versuche mal mitzukommen, ich finde es im Moment nicht. Ja, wenn mich einer anschreibt und sagt, der Cache ist weg oder nicht mehr logbar, weil das Logbuch nur ein matschiger Klumpen ist und der Owner kümmert sich einfach nicht um die DNFs und die Needs-Maintenance-Logs, dann würde ich ihn schon disablen. Und dem Owner noch eine Frist geben, die. Mhm. Aber erst, wenn da schon ein NA gelockt ist. Ein NM, also Needs Maintenance. Ja, wenn Needs Maintenance gelockt ist. Genau. Ja. Und der Owner aber den Cache nicht selber disabled hat oder ihn nicht selber gewartet hat. Dann aber, würde ich ihn dafür disablen und dann hat der Owner ja nochmal Zeit, das wieder herzurichten. Genau. Mhm. Wir bekommen aber auch Anfragen nach dem Motto: da passiert nichts, aber es hat auch noch niemand gelockt. Also kein NM gelockt oder und dann sagen, nee, dann lock einfach, dann geht es automatisch seinen Weg. Also dann kommt irgendwann dann braucht man uns auch nicht mehr per E-Mail anschreiben. Irgendwann kommt ein Reviewer und disable den Cache von ganz alleine. Auch da ist es, glaube ich, schon mal vorgekommen, dass ein Cache durchgerutscht ist und ein Jahr oder anderthalb Jahre vor sich dahin gedümpelt. Dann kann man mal anschreiben, aber sonst juckt es doch keinen, wenn da ein Cache liegt. Mhm. Geht es um das Gerücht, ob Groundspeak irgendwie Lost Places loswerden möchte? Gibt es da irgendwie ein offizielles Statement? Wisst ihr da was? Da würde mich erstmal interessieren, wo dieses Gerücht her ist. Oh, welche Seite bist du? Sollst du mir das auch mal sagen? Nee, ich scroll hier einfach nur die Liste durch. Ich bin aber auch schon relativ weit unten. Lost Places? Ja, ich weiß, dass es da irgendwo stand, aber... Den Zettel haben wir durch. Was? Bist du auf der letzten Seite oder was? Ach, können wir abkürzen? Ich kenne dieses Gerücht nicht. Also schön gekürzt. Ich kenne das Gerücht nicht und ich kann es auch nicht bestätigen, aber ich kann es weder verifizieren noch falsifizieren, weil ich habe davon noch nie was gehört. Hier, pass auf, jetzt, ich lese es einfach mal wörtlich vor, damit wir das jetzt auch, ne, wir wollen ja auch dem, der es geschrieben hat, da nicht was Falsches unterstellen. Ziemlich zuverlässig beim Archivieren, das ist gut. Anlässlich der Diskussion in diversen Foren rund um die Archivierung von LPCs, Jägermond-Mission Destroy Operation Bernhard, gibt es immer wieder Unterstellungen, dass Groundspeak Lost Places loswerden möchte. Reviewer angehalten werden, hier schneller, konsequenter vorzugehen als anderswo. Aus Reviewer-Kontakten, die ich habe, kann ich mir das nicht vorstellen. Ich denke vielmehr, dass LPC eigentlich fast immer Guidelines verletzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass LP-Besitzer den Cachern die Erlaubnis geben, sich auf solchen Gelände aufzuhalten. Ich besitze selbst einen Lost Place und würde mindestens wegen Verkehrssicherungspflicht niemals Cachern die Erlaubnis geben, in dem ungesicherten Geländegebäude sich aufzuhalten. Vom zu erwartenden Cacher-Vandalismus mal abgesehen. Trotzdem wäre ein Statement zu der oben genannten Unterstellung in der Reviewer-Sprechstunde hier mal ein Originalton aus erster Hand. Den hast du ja eigentlich schon gegeben. Wir haben keinen Auftrag, Lost Places anders oder loszuwerden oder schneller zu archivieren. Der Auftrag ist nach wie vor zu gucken, ob sie Guideline-konform sind oder nicht. Mhm. Dazu muss man mal klar sagen, das ist auch nicht ganz richtig, was er hier schreibt, dass keiner, kein Owner das von so einem Lost Place das machen würde. Es gab ja wohl diesen Klettercache an dem, wie heißt das da, Ruhrpott, dem Ding da, was man von Weitem schon sieht. Ich glaube, der war von Bashira irgendwie. Ach, der Tetraeder? Ja, genau. Und im Gegensatz dazu, dass er sagt, das stimmt nicht, doch, es stimmt. Da gibt es sogar ein offizielles Statement irgendwie von dem Betreiber, dass er sagt, er freut sich, wenn die Leute klettern kommen. Also deutlicher kann es gar nicht sein, eine Genehmigung zu geben. Also das geht schon. Man muss halt nur miteinander reden. Er kommt auch, Tetraeder steht hier auch nochmal. Genau, man muss halt nur miteinander reden und dann funktioniert das auch. Also bei The Rock war es ähnlich. Da wurde auch wir wurden angeschrieben, das ist ein Lost Place und da darf keiner und bla bla bla. Mhm. Und da weiß ich ganz genau, dass Martin Obolodalix hingefahren ist, mit dem Bauern vor Ort gesprochen hat und geguckt hat, dass dieser Cache bestehen bleiben kann. Also genau das Gegenteil von dem, was da als Gerücht behauptet wird. Also er hat da intensiv mit dem Owner zusammengearbeitet, dass dieser Cache bestehen bleiben kann. Weil jetzt kommt hier nämlich gerade, also erstmal, ja natürlich, der Tetraeder ist kein Lost Place, ja okay, aber es ist halt, es ist aber vergleichbar letztendlich, ob es ein Lost Place ist oder nicht. Es besteht eine gewisse Gefahr, wenn man da klettert und die Betreiber haben trotzdem gesagt, Kletterer sind willkommen. Den aber Satz, nicht akzeptiert steht hinten dran. Das ist der Teil, den ich jetzt nicht ganz verstehe. Wo soll das im Netz stehen? Also auf der offiziellen Seite, die man da im Internet sich angucken kann, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß, wir hatten sie in einem Podcast behandelt und da ist sie auch in den Shownotes drin, steht eindeutig, dass die kein Problem damit haben, wenn da oben jemand klettert. Genau, da Bottrop-Tourismus, bla bla, kommt's auch. Ja. Und von daher gehe ich davon aus, da müsste man den wieder hinlegen dürfen. Wenn die Genehmigung dafür da ist, ja. Aber da kann ich jetzt nichts zu sagen, weil es NRW ist und ich da keine Einsicht habe in die aktuellen Entwicklungen. Ja, nur müsste ich jetzt das ohne wirklich nochmal eine extra Genehmigung oder reicht nicht diese Seite? Da kann ich jetzt, schwierig zu sagen, ohne das durchgelesen zu haben, ohne die Situation zu kennen. Sehe ich jetzt auch spontan keine Infos, ob man nee, hier steht das auch nicht. Das habe ich irgendwo. Also es gibt irgendwo tatsächlich auch eine Aussage dazu, wo wirklich klar steht, dass die sich freuen über Kletterer so in der Art. Also wo es ziemlich eindeutig steht, dass sie da kein Problem mit haben. Ich denke, wenn es eine offizielle Aussage ist und das wirklich tatsächlich irgendwo steht, soll das kein Problem sein. Und trotzdem kann der Reviewer ja nochmal nachfragen, wenn er sich sicher sein will. Und wenn dann aber kommt, nee, wollen wir eigentlich nicht, dann kann ich es auch verstehen, wenn der Cache nicht freigegeben wird. Oder genau, hier steht es auch. Ich weiß jetzt nicht, wo wir es finden, aber hier hat es einer mal rauskopiert. Kletterfreunde sind ebenfalls gern gesehen, Gäste und dürfen innerhalb der Pyramide ihre persönliche Herausforderung suchen. Also wenn das keine Genehmigung ist, dann weiß ich es nicht. Wenn das denn da so steht. Also wir haben es jetzt hier nicht gerade vor uns, aber ich habe das auch irgendwo gelesen. Es steht tatsächlich. Jetzt kommen die Links. Jetzt kommen hier erstmal 43 Links. Das ist wieder ein anderer. Ja gut, wir wollen das jetzt auch nicht lesen. Genau. Ich packe das in die Shownotes, aber es steht halt wirklich drin, dass die sich freuen, wenn Kletterer kommen. Und das dürfte doch als Genehmigung dann reichen, oder nicht, wenn man das da wieder einen hinlegen wollte. Wie gesagt, ohne jetzt die ganzen anderen Umstände zu kennen, ist es schwierig, da jetzt Ja oder Nein zu sagen. Auf Anhieb würde ich auch sagen, ja, reicht, aber ich habe keine Ahnung, was zur Archivierung geführt hat oder nicht. Das ist keine Frage, dass das einzige geprüft werden muss. Die Archivierung geschah, weil irgendeiner ein SBA gelockt hat mit der Ansage, da darf man nicht klettern. Da die keine Genehmigung hatten, wurde der dicht gemacht. Das ist nachvollziehbar gewesen, erstmal. Da haben zwar natürlich alle auf den SBA-Mann geschimpft, ja, kann man jetzt alles diskutieren, aber der hat erstmal grundsätzlich nach den Buchstaben der Guidelines recht, so, Punkt. Und jetzt gab es dann irgendwie diese Aussage halt, dass Kletterer bekommen werden. Okay, jetzt haben wir aber dadurch einen anderen Punkt, den ich finde, sollte man dann heute auch mal ansprechen. SBA gelockt und alle hacken auf jemanden rum. Ja. Ob zu Recht oder zu Unrecht mal dahingestellt. Aber ich denke, und das wird in den letzten Monaten immer mehr und auch immer mehr Leute reden darüber, dass der Umgang untereinander katastrophal ist. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Irgendwo habe ich mich mit ihm unterhalten. Da hieß es, wir haben einen super Dialog zu Jägern und Förstern und hast du nicht gesehen. Ja, nur untereinander. Aber untereinander haben wir einen Umgang, der, also, wo man denkt, also wir sind bei den Hottentotten oder sonst irgendwo. Und ich finde, da ist ein bisschen Respekt angebracht untereinander. Absolut. Was halt schwierig ist, auch zu definieren, weil jeder hat eine unterschiedliche Vorstellung von Respekt. Aber ich denke, da zählt halt so ein bisschen der... Also Arschloch, Penner, Idiot gehören nicht zum Respekt. Für dich nicht. Aber manchmal für andere, ja. Ich habe in der Jugendarbeit war ich ja tätig und da sind das durchaus Dinge, die auch von Jugendlichen nicht unbedingt als respektlos erachtet werden. Also wo es als... Ja. Die haben ein anderes Verständnis, ja. Okay, ja? Aber wir reden jetzt ja meistens in Mitte 40. Ja, nicht unbedingt. Wir haben ja auch Jüngere. Und wir haben eine breite Palette und da ist das Respektverständnis doch auch unterschiedlich. Ja, deswegen ist es schwierig zu definieren, aber ich glaube, da muss man auch mal ein bisschen, vielleicht müssen da die Älteren auch mal den Jüngeren ein bisschen sagen, so geht's nicht. Ja. Wobei es ja nicht gesagt ist, dass die Älteren die Besseren sind. Ja, das schwieriges Thema. Das passt zu der Frage, die vorhin kam. Das war jetzt heute das moralische Wort des Abends. Ich wollte gerade sagen, weil vorhin kam auch nämlich genau irgendwas die Frage von wegen, was die Aufgabe der Blogs und Podcasts wären. Soll ich euch das sagen? Da gibt's keine Aufgabe, das bestimme ich ganz. Nee, ist wirklich so. Es ist, da kann jeder sehen, wie er will, aber da wird in letzter Zeit auch ein bisschen viel rein interpretiert. Das sind alles private Podcasts, die kosten Scheißgeld in der Produktion und es ist mir Wurst egal, was mir einer vorschreiben will. Deswegen funktioniert auch nicht, was die schon mal angedacht haben, irgendwelche Zusammenschlüsse, um gemeinsam irgendetwas auf die Beine zu stellen. Das ist mein Podcast, entscheide ich alleine, Punkt, Ende. Wenn das zufällig mit dem übereinstimmt, was die Reviewer wollen, dann freuen wir uns alle, aber da wird es keine Aufgabe für Blogs und Podcasts geben, das kriegt ihr nicht hin. Dafür sind die viel zu unterschiedlich. Punkt. Wo sind wir? Wir sind mit dem ganzen Fragenkatalog soweit durch. Oh. Vielleicht aus den Standardfragen nochmal was rausgepickt. Hattet ihr als normale Cacher schon mal Kontakt mit Behörden, dass ihr irgendwie mal erwischt wurdet von Förstern, Jägern, Polizei? Ich hatte mal Kontakt mit der Polizei. Das war zu meinen Anfangszeiten als Cacher. War total witzig. Und zwar, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 2005 oder 2006, Januar 2006, mein zweites Event in Hannover, so ein Kletter-Event, was Schlumbum damals organisiert hat und danach sind wir noch Nachtcachen gegangen. Da war die alte Schmiede, Cacher-Schmiede aus Linden mit unterwegs und wir haben Nachtcache gemacht, der unmittelbar an irgendeiner Polizeistation vorbeiging. Und da stand halt so ein Haufen von 10 Leuten nachts um 1 rum, es war schweinekalt, und ständig sind Polizeiautos vorbeigefahren, klar, weil die da ihr Nest hatten. Und dann und irgendwann hat halt mal einer angehangen und gesagt, was machen Sie da? Ich weiß auch noch genau, wer dann geantwortet. Wir genießen unsere Freizeit. Und dann sagt die, alles klar, okay, viel Spaß und tschüss. Das war meine Begegnung mit Behörde, Polizei, wie auch immer. Ich muss das im Chat einmal zitieren. Finde ich so schön. Subjekt, Prädikat, Beleidigung, Alter. Genau. Das ist etwa so wie ein Gehirn. Das hat er wirklich geil auf den Punkt gebracht. Genau, der Dietmarsche schreibt gerade, Knoten- und Kletter-Event beim, ja, kann man ja sagen, Sportcheck. Warst du da dabei? Oder was? Der Dietmarsche, den habe ich gerade gefragt, ob er dabei war. Ach so. Ob wir uns da vielleicht damals schon getroffen haben. Aber es war genau dieses Event. Wobei ich beim zweiten Termin war und nicht beim ersten. Ja, das sind... Ja. Jetzt kommen wir wieder zu den alten Geschichten. Ja, er war dabei. Na, super. Genau, die alten Geschichten. Mein Gott. Haben wir denn jetzt noch Fragen? Deswegen sagte ich, lass uns diese anderen Fragebogen, die wir sonst mal nach hinten schieben, weil sonst wären wir hier wären wir morgen früh noch hier. Ich glaube, die normalen ganzen Fragen lassen wir jetzt mal außen vor. Ne? Wir laden euch einfach nochmal als normale Cacher ein. Einzelne dann aber. Dürft ihr hier normal erscheinen und dann gehen wir den regulären Fragenkatalog mit euch durch. Okay. Gibt's das noch, können wir gerne machen. Gibt es Textvorlagen als Genehmigungsschreiben? Nee, ich glaube nicht. Nee, dann glaube ich, haben wir alles, ne? Ja. Andreas möchte noch gerne. Genau, wir haben ja auch eine Frage, oder wir dürfen auch Fragen stellen. Ja, das wäre jetzt als letztes gekommen. Also jetzt kommt der nächste Fragenkatalog. Na gut. Nee, Frage ist es eigentlich nicht, aber viele haben es ja mitbekommen, dass wir seit einem Jahr intensiv den Kontakt, nee, seit anderthalb Jahren mit den Jägerverbänden gesucht und geknüpft haben und das eigentlich auch eine gute Geschichte ist. Und wir waren inzwischen auf 3 Messen mit Jägern, auf Einladung. Die 4. Messe steht an, nämlich die Jagd und Hund wieder, lass mich überlegen, ich glaube vom 29. Januar bis zum 3. Februar in Dortmund. Und letztes Jahr kam sogar Miss Chen extra rüber und war dabei für ein paar Tage. Ein paar andere waren auch dabei. Haben das unterstützt, alles auf ehrenamtlicher Basis. Und in diesem Jahr soll eigentlich auch wieder ein Stand von Geocachern vor Ort sein. Und das ist für uns ein Riesenaufwand. Wir können es eigentlich gar nicht mehr leisten, da 5 Tage freizunehmen, um da auf der Messe zu sein. Mhm. Und es ist auch anstrengend. Also wer das schon mal gemacht hat, da 5 Tage zu stehen, man ist körperlich dann auch geschafft. Wir suchen also Geocacher, erfahrene Geocacher, eventuell, am besten auch noch Geocacher, die in der Kommunikation stark sind, die es auch nicht scheuen, mit Jägern sich zu unterhalten und sich auseinanderzusetzen, nicht um sie zu überzeugen, sondern um auf die zuzugehen. Also wir suchen Geocacher, die Interesse hätten, in dieser Zeit für einen Tag auf der Messe zu stehen und Auskunft zu geben. Also hört ihr, wer Lust hat, kann man sich sozusagen gleich schon das erste Steinchen auf dem Weg zum Reviewer verdienen. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Das sagst du erst danach, dass das nicht geht. Nein, haben wir ja schon gehabt, wenn wir von Groundspeak gefragt. Aber wer Interesse hat, kann sich bei Obolo Dalix melden, entweder ihn anschreiben übers Profil oder direkt anrufen. Er hat mir gesagt, keine Telefonnummer, aber es wären die 2 Mystery, also es ist nicht schwierig die Telefonnummer rauszufinden. Und dann müssen wir einfach mal sehen, wie viele sich melden. Und wir nehmen einfach seine E-Mail-Adresse da in die Shownotes mal auf, dass die Leute von da aus direkt draufklicken können, wenn sie wirklich Interesse haben. Genau. Na, also wir müssen dann einfach gucken, es macht keinen Sinn, wenn dann 10 Leute vor Ort stehen, am einen Tag und am anderen keinen. Also bitte dann auch nicht böse sein, wenn nicht alle mit können, wenn sich überhaupt welche melden. Wird die Frage schon an Reviewer wiederholt? Wir haben doch jetzt alles durchgekaut. Was sollen wir denn beim nächsten Mal noch alles fragen? Wir überlegen mal, aber ich glaube, das einmal im Jahr reicht dann. Zweimal wird schon zu viel, weil die Fragen werden ja ähnlich sein. Das heißt, man muss erstmal so ein Jahr Entwicklung abwarten, dann kann man sicherlich nochmal drüber nachdenken. Ich bin selber auf einer anderen Messe. Ich wollte gerade sagen, hättet ihr schon den ersten? Nee, doch nicht. Gibt bestimmt noch genug Fragen. Ja, vielleicht suchen wir und sammeln auch nochmal neu, aber jetzt lassen wir das mal sacken. Ich fand das schon erstaunlich viele heute. Also ja, wir hatten noch einen sehr fleißigen Chat. Ja. Ja. Kamen viele sinnvolle Fragen, viele lustige Fragen. Ob die lustig gemeint waren, ist eine andere Sache. Er versucht es nochmal, stimmt, das hat er vorher schon mal gefragt. Wie steht ihr zum Thema Organisation der Cacher, also Vereine und ähnliches? Ja, aber wie soll die Frage jetzt beantwortet werden? Von den beiden als Cacher oder von den beiden als Reviewer? Weil was interessiert sie das als Reviewer? Interessiert euch das als Reviewer? Vielleicht würde es manches einfacher machen. Ich weiß nicht. Also mir ist gleich, ob das ein eingetragener Verein ist oder irgendwie eine Community, die gut funktioniert. Aber es kristallisieren sich halt an einzelnen Orten schon einzelne Leute raus, die sich besonders eignen als Ansprechpartner, wenn es mal Probleme gibt. Ich halte das für nicht schlecht. Ich habe ja, glaube ich, vor 2 Jahren schon mal gesagt, dass Vereine letztendlich kommen werden, ob man es möchte oder nicht. Ja. Aber, und die ersten sind ja auch schon gegründet. Ich denke einfach, wenn man sich das Beispiel an USA nimmt, wo die Associations haben, die haben unglaublich viel auf den Weg gebracht. Die Washington Geocaching Association, die haben es geschafft, in den Nationalparks, dass da Cachesitz gelegt werden dürfen, ja, was vorher total verboten war, außer virtuellen, aber die gab es ja dann auch irgendwann nicht mehr. Und die haben jetzt das in irgendwie so ein gegenseitiges Agreement. Die dürfen Caches legen und helfen dann irgendwie vielleicht mal mit Zitos oder sonst irgendwas aus. Finde ich gut, wenn sich Leute da drum kümmern. Ich sage aber auch immer dazu, Associations in Amerika sind nicht unsere Vereinsmeierei. Ich wollte gerade sagen, jetzt drücken wir Play. Jetzt sind wir auch wieder eine Konserve. Ihr habt nichts verpasst. Wir haben wirklich nichts gesagt in der Zeit. Von daher, nee, also wie stehen Sie zu Manzis als Cacher? Nee, das geht ja zu weit. Das machen wir, wenn sie einzeln kommen. Also, du hör aber echt auf. Interessante Fragen. Ja, aber ist. Wir sind ja doch bei den Vereinen. Wir sind ja bei den Manzi-Spezialisten zu Besuch. Was soll wieder zu sagen? Nee, da gibt's, glaub mir, da gibt's ja Reviewer, die aufgehört haben, die dafür Manzi-mäßig weit vor mir sind. Aber von den Anwesenden bist du, glaube ich, da ganz weit vorne. Ne? Ja, das kann gut sein. Ja. Aber nochmal zu den Vereinen zu kommen. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland, du hast ja von Amerika schon mehr mitgekriegt. Meinst du, dass das hier vergleicht? Also ich habe hier mal das Gefühl, hier funktioniert vieles einfach nicht, weil ganz viele ganz wichtig sein wollen. Das ist immer der Eindruck, der sich mir so aufdrängt. Und wir haben echt zu viele Selbstdarsteller, erzähle ich mir ja durchaus auch zu, so ist ja nicht. Es ist anders. Jetzt kommt der Diplomat. Nee, das ist ganz schwierig zu vergleichen, weil die ja ein ganz anderes Selbstverständnis dafür haben. Und ich das selbst für mich noch gar nicht so klar habe, warum das dort funktioniert. Auf eine Art und Weise, wie ich glaube, dass es bei uns nicht funktionieren würde. Ja, stimmt. Also bei uns alles. Das ist eine andere Haltung. Mhm. Ich merke das sogar bei den Reviewern, dass die Amis so ein Verständnis von Volunteering haben. Und bei uns, was aber nicht vergleichbar ist mit dem Begriff der Ehrenamtlichkeit in Deutschland, das ist eine andere Haltung. Und über Haltung, die zu definieren, das ist immer ganz schwierig. Ja, wie ist das fest so? Ja, deswegen ist es jetzt nicht diplomatisch, sondern ich kann es einfach nicht beschreiben. Ja, klar. Jetzt laufen sie uns auch noch alle weg. Das ist wie Autobahn, versteht ich auch gleich. Manzi legen, um die Idioten vom Cachen abzuhalten. Ja, das habe ich mir bei den Dosenfischern auch schon angehört. Kann man so geteilter Meinung sein, ob man sowas raushauen sollte oder nicht. Wenn man selber dann noch Ingress spielt. aber das ist witzig, wo das jetzt so zum Ende kommt. Manzi ist genau auch so ein Thema, genau wie Ingress und alles andere. Es wird nicht gesagt, na, lass den Manzi machen, lass den Ingress machen, lass den jedes machen, sondern da muss dann auch noch drauf rumgehackt werden, weil es wieder nicht das eigene Hobby ist. Das ist genau das, was ich meine zu diesem Thema, was bei uns echt extrem ist. Also, ja. Das ist sehr seltsam. Da gönnt der eine dem anderen das Schwadde oder der Fingernägel manchmal nicht. Auch wenn ich weiß, dass das jetzt in diesem Fall eher witzig gemeint war, keine Frage. Statistiker, ja, natürlich bin ich Statistiker, JR sowieso. Gönnt den anderen mal etwas mehr. Was gönnen wir den anderen mal etwas mehr? Wir gönnen denen ja was zu trinken, die wollen doch nach Hause heute. Ich glaube auch, wir müssen das irgendwann nochmal wiederholen, ne? Ja, das sollten wir auf jeden Fall wiederholen. Ja, da sind noch Fragen offen geblieben, das stimmt schon. Dann fangen wir ab sofort an, neue Fragen zu sammeln. Ja, denke ich auch. Und dann lässt man sich ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr Zeit, mal gucken, wie es läuft. Das ist jetzt Fernsehen, sonst verstehe ich Gigis Tweets nicht. Ja, stimmt, jetzt fängt wohl der Dschungel an, jetzt wollen sie alle Fernsehen gucken. Wir haben ja jetzt mit 2 Stunden irgendwas auch. Das soll eigentlich gut arbeiten und nicht twittern, aber na gut. Muss man nochmal ernstes Wort mit ihm sprechen, glaube ich. Nee, ich habe ihm extra mein Handy gegeben, damit er auch twittern kann. Ah, okay. Sonst ist er da ganz von der Außenwelt abgeschnitten. Wie, er kann auf der Arbeit auch noch Fernsehen gucken? Ja, er hat ja nur eine, Bereitschaftsdienst. Okay. Eine Hand im Bauchraum des Patienten und die andere Hand ist dann auch frei. Das ist Bereitschaftsdienst, er muss nur über Nacht anwesend sein. Er hat da ein Zimmer mit Bett und Fernseher und wenn halt die Schwester anruft oder der Patient irgendwas will, dann muss er halt dahin. Da muss der Dschungel warten. Da muss er sagen, er hat keine Zeit, er muss seiner Frau jetzt zuhören. Ja. Ja. Das tut, kann er, glaube ich, nicht. Das heißt, wie heißt die Wild und Jagd und Hund. Jagd und Hund. Jagd und Hund haben wir nochmal genannt. Also wenn jemand Jäger schießen wollt, da seid ihr richtig. Jetzt kommen viel mehr als nach deinem Aufruf. Wir packen das aber auch nochmal in die Shownotes. Also wer da Interesse hat und ein bisschen was für die Community tun will, da ist er mit Sicherheit nicht der verkehrteste Ort. Da kann er ganz vorne wirklich was für den guten Ruf tun. Also wenn es geht, keiner der, wie war das vorhin? Verb, Prädikat, Beleidigung. Das wäre das Falsche an der Stelle. Kommunikationsstark. Das kann man auch ausdeuten. Ja, habt ihr sonst noch irgendwas Wichtiges? Du? Nee, ich bin durch mit meiner Liste. Vielen Dank an alle Beteiligten. Weggeschlossen. Ja, also das muss ich. Richtig, vielen Dank müssen wir auch mal sagen. Die sprechen hier nämlich von vielen Dank. Nee, wir müssen immer, ohne unsere Gäste wären wir gar nichts. Und unser Chat wäre es heute auch nicht so spannend gewesen, auch wenn es heute ein bisschen anstrengend war. Kann man nicht anders sagen. Ja, dann hören wir uns irgendwann wieder. Die Termine habe ich herausgegeben. Genau, mit Eastpack gibt es ja noch eine Sprechstunde. Und dann haben wir Partyfraktion Hamburg. Am 14. Februar um 20 Uhr. Ja, achso, die Sprechstunde fällt zwar weg, aber wir werden bestimmt ab und zu mal so einen Sonderpodcast dazwischen haben, was weiß ich, Urlaub oder wir haben auch noch eine Loglese vor uns, also da kommt noch irgendwas. Mhm. Ja, dann vielen Dank für die Einladung. Ja. Hat Spaß gemacht und ging viel schneller rum als erwartet. Du siehst, die Leute waren sehr interessiert an euch. Den ersten Podcast meines Lebens habe ich gut überstanden. Ja, das ist ja gut. Dann können wir den zweiten ja auch bald festzurren. Ich sehe das schon, es gibt schon. Ich weiß nicht, was hier immer piept. Ach, 14 neue Nachrichten piepen gerade. So, jetzt sagen wir Tschüss, ne? Ja, genau. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss. Halt, jetzt muss ich das nochmal abspielen. Jetzt spielt er nichts. Ach so. Klug. Wir sagen dann nochmal Tschüss. Nein, wir sagen nicht nochmal Tschüss. Ich will jetzt mal einen Abspann hier runterspielen. Da kriege ich ja gar nichts. So. Hätte ich auch besser vor. Lassen wir das jetzt. Ich gucke mal Ohren bei den Hörern. Ich habe vorhin noch was von Hackschnitzel gelesen. DJ hat Hackschnitzel erwähnt. Viel Spaß. Die gibt es nicht auf der Messe. So, den haben wir aufgelegen. Die gibt es nur bei der Forst. Nur bei der Jagd, Pferd und Jagd. Pferd und Jagd, genau so war das. Nee, was? Pferd und Wild? Jetzt sind wir durch. Pferd und Jagd. Und nicht einmal geflogen? Achso. Also, soll ich auch noch auf dem Hochsitz? Hast du das gelesen? Oh. Bitte was? Auf dem Hochsitz? Er sandet demnächst auf dem Hochsitz. Also es gibt nochmal Podcast. Von wem kommt das? Ja, von DJ. Du wirst also. Jetzt berühmt. Muss ich mal schauen. Chat noch wäre cool. Ich wollte gerade gucken, ob man den Chat irgendwo speichern kann. Meine Fresse. Jetzt drücken wir Play. Jetzt sind wir auch wieder eine Konserve. Ihr habt nichts verpasst. Wir haben wirklich nichts gesagt in der Zeit. Von daher, nee, also wie stehen Sie zu Manzis als Kescher? Nee, das geht ja zu weit. Das machen wir, wenn sie einzeln kommen. Also, du hörst aber echt auf.